Müssen ist eine Form des Faschismus und Hedonismus ist die Schere für den roten Faden des Autoritarismus. Wir sind die antinormalitäre Aktion und heißen euch herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ansprache zur Lage der Nation. Willkommen bei den Weltraumer. Sonntagabend, 18 Uhr. Hallo. Genau. Pünktlich wie immer. Ach ja, die Normalitären habe ich schon ganz vergessen gehabt. Die Normalitären würden behaupten, dass es jetzt schon nach 18 Uhr ist, aber ja. Das lassen wir also ja nicht mehr. Das sind Sonneneruptionen. Ja, was der Funk? Der Funk von der Raumstation zur Erde, das, also es ist bei uns 18 Uhr, also pünktlich. Ja. Ja, ich habe dann mal eingeblendet. Ja. Sagt mir gar nichts. Können liberale Demokratien Identitätspolitik überleben? Und das ist ein Artikel, der ein paar Fragen an den Herrn Francis Fukuyama stellt und dann ein Teil aus seinem Buch Identity, the Demand for Dignity and Politics of Resentment vorstellt. Und in dem Buch, wie soll ich sagen, da kommt auch hier und da viel vor von Dingen, die wir sonst auch oft in der Sendung sagen. Also man geht ein bisschen auf den Hintergrund der Identitätspolitik ein. Man stellt fest, dass Identitätspolitik unter Muslimen oftmals Form von Islamismus annimmt, der versucht, einen speziellen Sonderstatus für den Islam zu verhandeln. Man geht auf die geschichtlichen Hintergründe ein, wie sozusagen der Wandel von der Gemeinschaft zur Gesellschaft ja, die Politik verändert hat. Was früher hatte man mehr eine Gemeinschaft, Dorfgemeinschaft. Da kennst du die Leute in deiner Straße. Mittlerweile lebst du in der Stadt. Meiste ökonomische Tätigkeit findet in Großstädten statt. Oder eher so richtig einsam bist und dann sozusagen ein bisschen Identitätspolitik betreibst, um sozusagen ja irgendwo eine Gemeinschaft zu haben. Und weiter geht er in seinem Buch darauf ein, dass die Mittelklasse stets revolutionär war, also nicht die Unterklasse in der Gesellschaft, dass generell, wenn es der Mittelklasse schlecht geht, was häufig auch in Wirtschaftskrisen der Fall ist, dass das in der Regel halt Geburtshilfe gibt zu radikalen politischen Veränderungen. Er geht darauf ein, wie Marcuse sozusagen der Liberator of the Repressed Society ist, Herbert Marcuse, war Mitglied der Frankfurter Schule. Da hat man versucht, Ideen von Freud zu verheiraten mit der von Marx. Dann schilt er auch noch The Culture of Narcissism, American Life in the Age of Diminishing Expectations, wo man sozusagen in den USA gesehen hat, dass das, was früher ein Priester gemacht hat, heutzutage ein Psychotherapeut oder ein Psychologe halt umsetzt. Weiter geht er darauf ein, dass in 1987 in Stanford, also der Universität, der Western Culture Core Course wurde bestreikt und die Studenten haben damals gerufen, hey, hey, ho, ho, Western Culture gotta go. Mhm. Und er verbindet halt sozusagen diese Studentenproteste von damals, die halt gesagt haben, die Erzählung der amerikanischen Kultur, der westlichen Kultur, dass es halt ja Menschen unterdrückt, dass halt sozusagen die Ideen, die da verarbeitet worden sind, dass sie aus Frankreich, aus der 68er-Generation kommt, wo man alte marxistische revolutionäre Ideen hat fallen lassen und seinen Fokus zur Kultur halt ja vollzogen hat. Und dass man jetzt Western Hegemony and Values needed to be smashed, not the modes of production anymore. Und er erzählt das sozusagen den gedanklichen Werdegang von der Linken, wie es er angefangen hat, eben keine ökonomischen Argumente mehr vorzubringen, weil die relativ discredited waren, also entkräftet wurden und man sich mehr der Kultur angenommen hat. By contrast, the new culture left was more Nietzschean and relativistic, attacking the Christian democratic values on which the Western Enlightenment had been based. Ja, so ein bisschen Western Argumente culture, oder so, ja. Das Zitat von ihm. Western culture was seen as the incubator of colonialism, patriarchy and environmental destruction. This critique then filtered back into the United States as postmodernism, deconstructionism in American universities. Also im Grunde schreibt da halt ein Hauptstrom Politikwissenschaftler, der einflussreich ist, ja auch andere interessante Bücher geschrieben hat, dass halt, ja, das, was wir die ganze Zeit auch hier lamentieren, dass eben die Linke sich ein bisschen verändert hat und jetzt irgendwie einen hohen Lied auf Identity Politics und Multikulturalismus singt. Und an sich, das Buch ist echt lesenswert, wobei von Francis Fukuyama sein erstes Buch, The Last Man of History, also so das populärwissenschaftliche erste Buch, finde ich fast noch besser. Macht auch mehr Sinn, wenn man das liest und danach das Buch über Identität. Aber generell, wenn ihr sozusagen uns das, was wir hier die ganze Zeit erzählen, nochmal von einem Japaner erzählt bekommen haben wollt, da go for it. Ja, ich habe da direkt auch noch was beizutragen. Ich habe mir nämlich das Buch jetzt die Woche über auch zu Gemüte geführt. Und ich bin auf jeden Fall darüber gestolpert, dass er diesen Würdebegriff auch als was Christliches definiert hat, was ich bisher nur von Religionswissenschaftlern so gehört habe. Und wo andere Leute meinten, das wäre Quatsch und das wäre gar nicht so und das wäre ganz anders und das hat überhaupt nichts mit Christentum und sowas zu tun. Und außerdem hat er halt eben auch gemeint, dass in der deutschen Verfassung, die hat er ja auch explizit genannt, weil da ja auch der Würdebegriff drin steht, dass da angeblich keinen Bezug auf Gott geben würde, aber den gibt es schon. Nur steht ja halt nicht in der Verfassung direkt, sondern in der Präambel, also quasi noch vorne davor. Das, was die Leute immer überlesen. Sozusagen im Kleingedruckten. Ja. Also mich wundert ja nicht, dass die Mittelschicht sozusagen sich da dann am ehesten auch gegen wehrt, aber dass sie dann solche komischen Argumente ausgraben, liegt dann offensichtlich daran, dass sie eben wirtschaftlich da nicht argumentieren konnten. Das finde ich auch sehr interessant, muss ich sagen. Ja, das Ding ist halt auch, wenn du jetzt Armut bekämpfen möchtest, dann musst du da auch ziemlich klug rangehen. Also das ist wesentlich schwerer gemacht, wie das gesagt ist, also dass du dafür was tun möchtest. Und dass dann am Ende, wenn du die Policy umsetzt, das dann auch rauskommt. Und er meinte in dem Buch halt auch, Identity politics have become a cheap substitute for not thinking about the socioeconomic decline since the 70s. Also, ja, anstatt halt nachzudenken, sagt man jetzt halt, die Kultur ist hegemoniell, die Bio-Deutschen unterdrücken alle, der White Anglo-Saxon Male, der White Male suppresses everybody. Das ist ausreichend auf die Schwarz-Weiß-Malerei, aufs Gut und Böse, ne? Ja, weißt du, die wissenschaftliche Methode ist eine Form des Imperialismus des weißen Mannes und ich denke mir, ja, in dem Fall bin ich dann Imperialist, Leute, also ohne Spaß. Wenn du mir ankommst und sagst, das empirische Nachforschen jetzt plötzlich problematisch ist, meine Güte, geh weg, Alter. So, ich. Hilfe. Christian, munter mich auf, tu was. Mach das Hambacher Fest. Ja, genau, es gab da irgendwie dieses Transparent, was hier diese Monika Dücker, sagt mir gar nichts, aber ja. Braune Kohle, braune Menschen oder so, ne? Nee, irgendwie auf Nazis oder Kohle braun ist immer scheiße, steht da drauf. Ja, ja. Und der Lindner hat das dann irgendwie auf Leute bezogen, die in dem Gewerbe irgendwie arbeiten, was man jetzt nicht unbedingt machen muss, aber okay. Auf jeden Fall hat er von der Radikalisierung der Gutmenschen gesprochen. Und das ist natürlich sofort wieder Twitter-Shitstorm 3000 gegeben hier. Gutmenschen, das kann man noch nicht sagen. Ja, das war vulgär Liberalismus, den der Herr Lindner hier verwendet hat. Wenn er so Sachen sagt, muss er sich echt hüten, weil zu sagen, dass die Gutmenschen auch was Schlechtes machen können, das ist ja haram in deren Schwarz-Weiß-Weltbild. Weil, Also Radikalisierung ist ja auch schon nochmal ein Stück drauf. Es ist ja nicht nur, dass sie nerven sozusagen, sondern dass sie richtig anfangen doll zu nerven. Ich meine, bunt und kreativ. Ja. Wie vorhin schon von Francis gesagt, the white male destroys the environment is responsible for patriarchy. Weißt du, wir unterdrücken Frauen, zerstören den Planeten. Ja, der Planet leidet unter dem, dass es die Menschen gibt, aber vielen Menschen geht es halt auch gut. Und die haben ein Dach über dem Kopf und so Sachen und haben Medizin und Unterhaltung und normalen Job. Also, ja. Hey, hey, ho, ho, Marxism gotta go. Ja, das ist hier von Bernie Sanders verbreitet. Da ging es um diese ganze Kavanaugh-Geschichte. Und in diesem Video mit Wasserzeichen auch von Bernie, wie man hier oben sieht, ist die Linda Sassoua drin. Darf sich hier äußern. I'm absolutely outraged. Wahrscheinlich lächelt sie auch dabei wieder, ne? Ich glaube, ja schon. Das macht mich total wütend, hehehe. He does not align with our principles and our values, ja. Das passt auf jeden Fall großartig. Aber du, Linda, du bist auf jeden Fall mit unseren Prinzipien, unseren Werten übereinstimmend. Total. Ja, mit dem mit Mr. K. Das Problem ist, das Hochhalten der Unschuldigkeit von Menschen, sozusagen dieses Annehmen, dass der Mensch erstmal nichts gemacht hat und dann zu versuchen zu beweisen, dass ein Mensch etwas gemacht hat. Man hält dieses Prinzip hoch nicht unbedingt deswegen, weil man damit jeden Verbrecher bekommt. Es ist unwahrscheinlich, dass du jeden Verbrecher dran bekommst. Ja, wenn es opportun ist, dann machen sie alles Gegenteil, ne? Wie der Bernie Sanders. Das Ding mit der Unschuld ist, wenn du eine Gesellschaft hast, in der Unschuld kein Virtue mehr ist, kein Ideal, nach dem die Menschen streben können, wie sie sich verhalten können, weil es eh bestraft wird, weil du eh sozusagen keinen ordentlichen Prozess, der gemacht wird, dann fangen die Menschen an, sich regelmäßig nicht mehr an Gesetze zu halten. Und damit schafft man eine Gesellschaft, die wesentlich unangenehmer ist, indem man wesentlich unangenehmer leben möchte, wie wenn man versucht, den Menschen zu sagen, hey, erstmal bist du unschuldig und dann muss man das beweisen. Aber ja, das ist halt schwer für manche. Man will halt das aufkündigen, was sozusagen ein Mithauptmerkmal der westlichen Zivilisation ist. Aber gut. Ja, aber in dem Fall war das doch aber nochmal irgendwie einen draufgesetzt, diese Pforte, wie die hieß. Die hat doch, was hast du gesagt, Christian? Die hat ihre Trauma aufgearbeitet oder so in so einer Therapie, wo sie sich nur erinnert hat oder so. Und ja, das war nicht ganz sicher. Das hatte Price erzählt, ja. Ja. Das war so ein Traumatic Experience Recovery Session. Das ist in den USA so ein Ding, wo du mit einem Psychologen zusammenhockst und versuchst, unterdrückte Erinnerungen aus deinem Unterbewusstsein rauszuholen, ja, was genau höchst fragwürdig ist. Absolut. Weil, und darauf bauen die Argumente auf, das ist doch ein Witz. Ja, ist es auch, weil du tust in der Regel, deine Erinnerung funktioniert sehr schlecht, wenn du glaubst, du kannst dich ordentlich erinnern. Mit ein paar Suggestivfragen kann man dich sehr einfach dazu bringen, Kram zu erzählen, der nicht passiert ist, und du wirst dich danach daran erinnern und es so darstellen, als ob es passiert ist. Mhm. Und man kann halt den Menschen auch eine falsche Erinnerung einpflegen. Man hatte das ja auch in diesen Satanic Ritual Abuse Kindergartengeschichten in den USA. Mhm. Damals waren dieses Suppressed Recovery Memory Kram, wurde da auch eingesetzt. Es ist halt absolut nicht wissenschaftlich, aber wenn man es braucht, dann weißt du, dann kann man Sachen erfinden und so tun, als ob es war, sonst sich hinstellen und sagen, ja, sag ich, wenn es opportun ist, dann hat man plötzlich eine andere, ja, redet man plötzlich anders. Das ist irgendwie auch eine, ja. Das finde ich ist auch eine ziemlich heftige Aussage von ihr. So, wenn Trump sagt, das wäre alles politisch, dann sagt er ja damit, dass wir Frauen alle politisch sind. Wo ich mir so denke, dass wir nicht Menschen sind, sondern nur politisch. Ja, wovon redet ihr denn die ganze Zeit? Das Persönliche ist politisch, bla bla bla, hier Frauentum muss überall verteidigt werden. Wir müssen alle Gesellschaftsbereiche umstrukturieren und so weiter und so fort. Riskiert alles. Ja, vor allem ihren guten Ruf hat sie riskiert oder nicht. In so einer Geschichte. Sondern höchst unwissenschaftlich, ja. Ja, und zu dem Warum, da hat ja hier die Dingens, deren Name mir schon wieder nicht eingefallen ist, wollte ich denn das hier? Naja, genau. Die kanadische von der Universität Ottawa, ich vergesse immer wieder, wie sie heißt. Flamingo, genau. Die hat dieses Jahr ausgegraben. Das ist hier nämlich diese Schule, wo die Ford irgendwie unterrichten soll. Palo Alto University. Und die haben hier Core Values. Halt eben als allererstes Social Justice, Cultural Competency and Diversity. Ja, meine Güte, Cultural Competency. Ja, weißt du, Multikulturalismus und soziale Gerechtigkeit, das sind unsere Kern. Was soll man dazu bitte noch sagen? So, wir wollen euch indoktrinieren. Wir haben einen linkslastigen Bias. Wir müssen aber jungen Menschen unsere tollen Werte direkt einimpfen, weil sie es sonst nicht annehmen, weil die sind so gut, dass man die Leute indoktrinieren muss, weil sonst keiner drin glaubt. Aber wir machen Liebe und Frieden aber wenn du sagst, dass an den Unis was nicht stimmt, dann heißt du, bist ein Verschwörungstheoretiker. Ja, da. Weißt du? Ja, es ist genau die richtige Zulieferanstalt für Google und Konsorten, die da sitzen, wie in Palo Alto, ne? Ja, aber ich denke mal, die werden, also diese Schule ist, soweit ich das verstanden habe, ausgerichtet auf Psychologie. Also das ist eine Schule für Psychologie. Da kann man alle möglichen Psychologiekurse belegen, unter anderem einen, der irgendwas mit Psychologie und Aktivismus irgendwie heißt, ja. Und die Studenten an dieser Schule und die Fakultät an dieser Schule sind fast komplett nur Frauen. Also die haben sehr Ich wenig finde es Männer da. klasse. Voll divers. Ja, Ja, ich voll. jetzt aber mal Quote und so. Also, das darf man nicht machen. Ja. Also, Gründe. Ja, und hier die Ayaan Hirsi Ali, die wurde ja von der Sassoor schon mal auch schon mal irgendwie da betitelt mit Sachen und irgendwie sie hat gemeint, dass man ihr ihre Vagina wegnehmen sollte, sie keine richtige Frau ist und so weiter. Und hier die Herrschaften von Al Jazeera nennen die jetzt eine imperiale Feministin. Ja. Auch gut. Ja, auf jeden Fall. Die Ayaan, die fordert schon immer Krieg. Ohne die wäre der Irakkrieg gar nicht möglich gewesen. Das weiß bloß kaum jemand. Also. Ja, und natürlich versteht sie den Islam vollkommen falsch. Ja, kann Al Weil Jazeera kann das erklären, die wissen das. die Ayaan, die hat ja auch nur in zig verschiedenen islamischen Ländern gelebt, ne? Die weiß ja gar nicht, wovon sie redet. Ja, aber die muss es ja im Kontext betrachten. Und Islam heißt Frieden. Also, weißt du, und dann hat sie wahrscheinlich den Kontext nicht beachtet. Und deswegen hat sie sich so Sachen überlegt. Also, Wahrscheinlich. ja. In Al Jazeera sagt. Ja, und dieses hier von der Taz fand ich noch bemerkenswert, vor allen Dingen wegen diesem Ding hier aus der Überschrift. Er wird das Land politisch zurückwerfen. Und dabei ist mir halt aufgefallen, dass es ja häufig in diesen ganzen Bereichen immer von Fortschritt geredet wird und es ist 2018 und so weiter und so fort, ne? Und ja, da muss ich dann immer dran denken, dass ich ja jetzt auch letzte Woche wieder dieses Video gesehen habe hier von Zagan und der Angela Nägel oder wie die heißt. Und es da auch wieder um Angela Kultur, Nego. ja, es da auch wieder um Kulturmarxismus ging und so, und die dann, die alte Sozialistin, wieder gemeint hat, so, ja, nee, das kann man alles nicht sagen, weil das Marxismus ist ja ein historisches Ding, so, das hat ja überhaupt nichts zu tun mit Identitätspolitik und so ein Kram, ja. Aber, komischerweise gibt es aber jede Menge Leute, die irgendwie meinten, dass da auch so eine Geschichtlichkeit irgendwie da dran hängt und man sich da irgendwie Ja. vorwärts und rückwärts bewegen kann auf diesen Sachen irgendwie und das ist da ja, ne. Wenn man es nicht weiß, Aber naja. ja, aber es ist halt auch, als ob man das nicht. Ja, weißt du, und dann kommst du mit einem Passwort an und dann hören sich das die Linken an und sagen: Das Passwort, das darfst du nicht verwenden, weil du bist ein Nazi plus. Das darfst du nicht zu mir sagen, weil Gründe. Weißt du, die anderen Leute immer Nazis nennen, Reaktionäre etc., Nagel hat ja auch in die Skeptosphäre ihre Kritik rausgehauen, hat viele Sachen sehr wirr dargestellt. Und dann ist es aber nicht in Ordnung, wenn man das Kulturmarxismus nennt. Ja, ja. Ja, jetzt wo ich das gesehen habe, dieses Interview mit ihr, da verstehe ich die auf jeden Fall besser. Also zum einen muss ich wirklich sagen, dass sie ihr Audiobuch mal hätte selber einsprechen können, weil die Stimme, die das irgendwie von dem Audiobuch fand ich unglaublich nervig. Und ihre eigentliche Stimme ist gar nicht so schlimm. Von daher, hab Mut, Angela, beim nächsten Mal. Ja, und die kam ja dann gleich raus irgendwie mit dem Zargon da und meinte so von wegen so, ja, nee, hier dieses kulturelle Liberalisten und so und hier klassisch liberal, das würde alles überhaupt nicht gehen, weil wir brauchen Sozialismus. Das ist das Ding. Das wird uns alle retten vor der bösen Identitätspolitik. Wir brauchen Sozialismus. Ja. Und dann wird das schon. Generell klassischer Liberalismus, den gibt es ja an sich so gar nicht. Das ist nur eine Erfindung von Menschen, die nicht links sind. Habt ihr das gewusst? Ja, und vor allen Dingen den Kram hat sie dann auch wieder komplett wörtlich genommen und dann irgendwie gemeint so, ja, da könnt ihr ja dann gar nichts gegen sagen irgendwie, weil das würde ja gegen eure Prinzipien verstoßen und so ein Zeug. Na, von dem Kram, was sie da halt irgendwie sich da gemeint hat, was das klassisch liberal irgendwie ausmachen würde. Ja. Sie schreibt ja auch für The Jacobin, das ist ja auch so ein... Okay. Ja, wie soll man sagen, eher halt klassisch-sozialistisches... Blättle, was jetzt von der Identitätspolitik jetzt auch nicht so angeneigt ist, aber halt, ja, die Leute, die halt, wie soll man sagen, viele Leute haben halt sozusagen den Glauben an den Sozialismus und an den Kommunismus aufgegeben, an den orthodoxen Marxismus und sind weitergezogen und haben angefangen, eine kulturelle Kritik rauszuhauen, wie halt auch bei dem Stanford Western Core Culture Kurs, wo es halt darum ging, dass sozusagen die essentiellen Texte, die eine Kultur ausmacht, dass man die abändert und dass man da mehr linke Ideen reinbringt. Und bevor das der Fall war, war das auch eher was sehr Konservatives, weil man versucht hat, sozusagen die Kerntexte von der Kultur zu erhalten. Und dann ist man mit Dekonstruktion angekommen und wollte in sehr viele verschiedene klassische Texte neue Ideen reininterpretieren, die halt eher sozial progressiv sind, teils eher ein bisschen sozialistisch, teils einfach nur progressiv im Sinne von mehr Rechte für mehr Minderheiten etc. Aber sozusagen die Idee war, dass man halt dadurch, dass man die Haupttexte der Kultur verändert, dass man dadurch dann längerfristig die Gesellschaft auf den Kurs bringt, der politisch genehm ist für den linken politischen Flügel. Ja, ja. Und ich muss halt ganz klar sagen, dass dieser SJW-Kram auch historisch ist. Das hat auch diese Ansicht von wegen, früher war es so und so und so und so und dieses mit der Urgesellschaft und lauter so ein Kram. Also, ja. An sich, also wenn du am ehesten für alles verantwortlich machen kannst, ist immer Rousseau. Auf den kannst du das meiste zurückführen. Also, aber ja, das ist vielleicht auch mal für einen anderen Stream ein Thema. Aber Rousseau, hütet euch vor dem. MeToo war erst der Anfang, was sich ein Jahr nach dem Beginn der MeToo-Debatte für Frauen in Deutschland verändert. Beratungsstellen haben mehr Zulauf, wissenschaftliche Daten fehlen. Was kommt denn danach angeblich? Oder voraussichtlich, wenn MeToo der Anfang war? Ja, wir haben noch hier Sozialprogramm für die gynozentrische Matriarchat. Also. Ja, die Diktatur des Matriarchats. Ja, ja, also. Nee, die haben hier Umfragen gemacht und haben dann halt das ausgewertet. Sie haben Leute befragt und, warte, ich hab's gleich. Entweder mit neutralen Fragen gefragt? Nee, Überraschung. Warum auch, ne? Wir waren schon mal weiter. Die Wissenschaftlerin Schrödle kritisiert außerdem, dass sexuelle Übergriffe auch jetzt noch oft als persönliches Problem dargestellt werden. Als gehe es nur um einzelne Männer, die sich falsch verhalten. Ja, aber in Wahrheit geht es um historischen Klassenkampf. Ja, das kommt gleich. Wie viel das auch mit Macht und Kontrolle und dem Geschlechterverhältnis zu tun hat, wird ganz wenig diskutiert. Und das, obwohl die Menge der Fälle deutlich zeigt, dass sich dass es sich um ein strukturelles Problem handelt. Da waren wir schon mal weiter. In den 70er Jahren wurde das Problem als eine Begleiterscheinung patriarchaler Strukturen erkannt. Heute wird es psychologisiert und individualisiert. Es werde zu wenig thematisiert, dass es nicht um Sex gehe, sondern um einen Machtkampf, sagt Schrödle. Wir sind in einem Übergangsprozess, in dem Frauen mehr Macht in gesellschaftlich wichtigen Positionen gewinnen. Sexuelle Gewalt ist dafür manche Männer ein Mittel, um die Frauen auf ihre vermeintlichen unterlegenen Platz. Ganz ehrlich, die Leute scheißen sich voll, weil Alex Jones Mumpitz redet auf YouTube. Ja. Und dann lässt man sowas in einer normalen Publikation, die keine Theorie dahinter steckt. Ich habe mir das letzte Woche mal angeguckt, genau das. Das ist genau die Theorie, die dahinter steckt. Und wenn du dir das dann durchguckst, woher das dann kommt und so weiter, dann hat es keinen wirklichen Ursprung. Das ist einfach ausgedacht. Aber weißt du, wie kannst du diese Verschwörungstheorie zulassen im Mainstream und die anderen weglassen? So, hey, ich hätte dann gern eine Sektion Globalist, dann hätte ich gerne eine mit den Dänen und dann hätte ich gerne noch eine fürs Patriarchat. Dann können wir verschiedene Verschwörungstheorien uns angucken. Aber ich finde es ekelhaft von Medien, die mir erzählen wollen, dass es Fake News gibt und dass ein großartiger Schlag gegen Alex Jones gelungen ist und dann mit so einer Scheiße ankommen. Und ich sage in dem Kontext wirklich Scheiße, weil es ist ekelhaft. Es ist geistig ekelhaft. Eine ganze Lehre. Ja. Diese Machttheorie, also. Was aus den MeToo-Fällen geworden ist. Da hast du ein paar Sachen aufgelistet, was denn jetzt mit den Leuten ist, mit dem Weinstein und mit dem Spacey. Der Weinstein hat ja seine Firma verloren zum Beispiel, hat dann Insolvenz angemeldet. Bei dem Spacey, ja, der hat sich einfach aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Man weiß nicht genau, er könnte auch vom Schiff gesprungen sein oder so. Ja, seine ganzen, er wurde aus einem Film rausgenommen und steht ja auch drin. Und die Serie House of Cards haben sie auch eingestellt, ja. Genau, das war bei ihm so. Und der CK, der hat sich jetzt wohl langsam wieder hochgearbeitet und hat seinen ersten Auftritt wohl wieder gehabt. Ja, oder macht so. Ein Comeback. Wobei der ja eigentlich in diesen ganzen Kram auch eigentlich überhaupt gar nicht reinpasst, meine ich nach wie vor, weil also dem wirft man ja auch eigentlich jetzt nicht so wirklich vor, nur dass er ein kleiner, ja, ist ein bisschen bescheuert ist halt so, ne? Aber die ganzen Sachen, die da irgendwie passiert sind, waren ja wohl alle einvernehmlich. Also er hat die Leute halt gefragt, ne, ob sie da Bock drauf haben. Und gut, dann das können ja, sie. Ja, genau, das war, stand irgendwie. Ich dachte, es wäre okay, wenn ich vorher frage oder so. Ja, und ist doch eigentlich, das ist auch noch. Ja, das sollte ja eigentlich so sein, ja. Dafür gibt es ja diese Konsent-Geschichten. Ja. Tja. Ja, und dann auf den anderen Seiten hatten sie noch so ein paar andere, diesen komischen Fotografen, das war ja auch schon irgendwie Jahre alt, diese Sachen mit dem Fotografen. Ich habe schon Richardson oder so ähnlich hieß der, glaube ich. Dass der irgendwie. Ja, im Großen und Ganzen ist das alles noch im Fluss sozusagen. Also alle, die vor Gericht gezogen wurden, stehen noch vor Gericht und es ist noch nichts entschieden worden. Bei Wedel ist das ja wohl so ähnlich. Ja, also ich tippe mal darauf, dass da in ein paar Jahren überhaupt nichts mit sein wird, mit dem ganzen Kram. Außer, dass die Leute natürlich irgendwie. Ja, ihre Sachen da irgendwie verloren haben, wo sie irgendwie dabei waren, ihre Arbeit, wobei das bei solchen Leuten, die sowieso schon irgendwie Millionäre sind, natürlich nicht so unbedingt furchtbar ist. Boah, der Weinstein hat schon ganz schön los, ne? Wirklich ihre Firma verloren und weiß nicht, ja, dass der jetzt nichts mehr machen kann von den ganzen Sachen, die der sonst so gemacht hat, ist natürlich richtig, ja. Also wie viele Filme da jetzt irgendwie nicht passieren oder so, ist natürlich wahr, ja. Aber ja. Es tut einem etwas weniger leid, wenn es einen Millionär trifft, auch wenn das so ist, dass ein Millionär natürlich auch ein Mensch ist, der die gleichen Rechte hat, wie man selber. Ja, wenn er sich das auf eine affige Art selber eingebrockt hat, hat er ja auch ein bisschen, ne? Aber leid tun tut es mir trotzdem etwas, weil ich finde, dass die Sachen einfach nichts miteinander zu tun haben, sein Firmen- oder Lebenswerk und so weiter und seine komische sexuelle Ader, das hat einfach nichts miteinander zu tun in Wirklichkeit, finde ich jedenfalls, ne? Klar hat das eine oder das andere begünstigt. Ja, ich finde es ja nach wie vor auch immer noch interessant. Da hat auch die Fiamingo nur darauf hingewiesen, jetzt habe ich mir ihren Namen auch gemerkt, soll ich nur sagen, ja. dass unter den ganzen Leuten, die sich jetzt über den Weinstein da beklagt haben, keine einzige jetzt im Moment in dem Alter ist, dass sie irgendwie anfängt oder so. Also Entweder hat er irgendwann mal wieder aufgehört mit dem ganzen Kram, oder was halt wahrscheinlicher ist, dass es irgendwie die Frauen erst dann stört, wenn sie irgendwann in das Alter gekommen sind, wo irgendwie ihre Karriere vorbei ist oder so. Und dann ist es ihnen plötzlich peinlich. So, ne? Ja, so, das ist, also das war mein erster Eindruck, eher so, ja, ich tue das für meine Karriere und das ist ein schmutziger Deal. Und danach schäme ich mich dann, nachdem ich in meinem Rampenlicht war, Erfolg hatte, dann geht es mir an meine Würde, an meine Ehre und jetzt drehe ich mich um und will was machen. Weil die ganzen vorher, da gab es nie einen Kommentar und dann gab es eine junge, neue Schauspielerin, die aus Osteuropa kam, wenn ich und die meinte dann gleich, nee, darauf habe ich keinen Bock, geh weg, Alter. Und da kann ich Respekt haben, aber so, oh, ich habe das damals für meine Karriere gemacht, 10 Jahre später stört mich das. Ja, ich wurde, das war Missbrauch. Nee, Alter, finde ich lächerlich. Kann ich keine Empathie für aufbringen, sorry. Wenn du so karrieregeil bist, machst, okay, ja, ist auch schmutzig, finde ich auch nicht in Ordnung, dass der das so umsetzt. Aber komm mir nicht an mit der Idee, dass du da naiv hingegangen bist und du bist das große Opfer. Ja. Ja, Schauspieler sein, Millionen verdienen, großes Opfer sein. Genau. Ja, was ist das mal für eine Zeitung? Die haben auf jeden Fall Männer zu Wort kommen lassen, denen ähnliche Dinge passiert sind, wie sie dann von den Frauen auch beschrieben wurden. Und da sind auch ganz schön eklige Sachen bei. Das ist relativ lang. Ich weiß nicht genau, wenn wir durchscrollen oder so. Da gab es auf jeden Fall zum Beispiel einen Studenten, der einen Vortrag halten musste. Und in der Besprechung zu dem Vortrag ging es die ganze Zeit nur um sein Aussehen. Das war echt schon mal geil. Aber da waren auch ein paar ekligere Sachen bei. Also mehr so als Lesetipp. Ja, reden über meine Figur statt über meine Arbeit. Ja, dann auch von bekannten Leuten, die, wie meinen Sie, also so eine Frau zum Beispiel, die gerade als Sängerin sehr erfolgreich war, hat da wohl offensichtlich ihre Macht versucht auszunutzen. Und hat den Typen da im Prinzip so angefallen und versucht, ihn abzuknutschen. Blöde Sprüche sind natürlich ebenfalls an der Tagesordnung, würde ich mal sagen. Das kenne ich ja auch. Das sind zwar aber schon richtige handfeste Vorgänge, ne? Und Sexismus fängt ja bei viel kleineren Vorgängen schon an. Nur da sind eben auch, also es gibt es auch so rum sozusagen. Und wie das dann aussieht, kann man sich dann beim Stern mal durchlesen. Ja, ich hatte es mir vorhin auch durchgelesen und es läuft auf jeden Fall hinaus auf, die meisten Leute fanden das dann komplett normal, so nach dem Motto, stell dich mal nicht so an oder so, ist doch alles prima. Und ja, also wenn man den Männern das so sagen kann, mit Gleichberechtigung müsste man es den Frauen ja dann auch entweder so sagen können oder halt eben, man kann es den Männern nicht so sagen. Also ja, so ist das ein bisschen verschoben, weil ich finde es jetzt auch nicht unbedingt, wie soll man sagen, also klar ist, dass die Vorgänge, die hier beschrieben werden, sind schon ziemlich beklagenswert, aber es gibt ja eben auch kleinere Vorgänge oder weiß ich nicht, dann, ich habe das mal auf einem Konzert erlebt, da wurde einem Bekannten, wurde in Schritt gegriffen von seiner Perle. Er ist da einen halben Abend hinterhergelaufen und wollte mit der reden, dass das irgendwie so nicht geht oder so. Das ist auch irgendwie Quatsch, ich weiß nicht, dann ist es eben so und dann muss es eben durchhalten, aushalten oder so. Und es ist ja dann morgen auch wieder weg oder so. Aber, ja, ich glaube nicht, dass man, da würde ich jetzt auch keinen großen Film draus machen oder so, aber zum Beispiel in dem Fall mit dem Studenten, der den ganzen Vortrag versaut bekommen hat, da würde ich vielleicht schon mal hinterher mit der Dozentin reden oder so, ob das wirklich nötig war. Und inwieweit das dann wohl die Note beeinflusst oder so, weiß man auch nicht, ne? Ja, gut, so hatte ich das gar nicht verstanden, als ich das durchgelesen hatte. Ich dachte, das wäre irgendwie generell das Feedback gewesen von den Leuten, jetzt nicht unbedingt von der Dozentin oder so. Aber ja. Ja, prinzipiell. Ja, also eben, klar, sie müsste das natürlich, wenn dann, unterbinden, aber ich hatte das so verstanden, dass es auch von ihr kam. Ja, wie auch immer. Ja, kann sein. Aber ja, das ist halt das Ding. Ne? Auf der einen Seite will man natürlich auch, muss man natürlich auch nicht irgendwie den Leuten, ja, also da würde jetzt keiner beigehen und sagen, so, ja, dem haben jetzt aber alle gesagt, irgendwie wie attraktiv er ist. So, das zeigt mal wieder, dass die Frauen den Männern nur zeigen wollen, wo ihr Platz in der Gesellschaft ist oder irgend so ein Schwachsinn, ne? Wie der Kram, den wir eben gerade gehört haben. Das ist ja halt eben so. Das aber ich habe schon ein bisschen das Gefühl, dass das ein Verhalten ist, das daraus kommt, dass man eben ihnen das Gegenteil eingeredet hat. Also, dass sie meinen, sie könnten sich das erlauben, weil sie meinen, sie würden das auch mal abkriegen. Nee, ich glaube, die denken da gar nicht so weit drüber nach. Und auch die Männer, die das machen, denken auch nicht so weit drüber nach. Das ist ja das, was sie denen unterstellen, da, also irgendwelche Wissenschaftlerinnen denen unterstellen, dass sie das machen, um das Patriarchat zu stärken oder so. Ja, dass du als Mann davon profitierst, dass es einen anderen Mann gibt, der hin und wieder Frauen angrapscht keine Ahnung, in der U-Bahn. Dass das dir persönlich Nutzen bringt. Ja, oder sowas. Weil ich meine, jetzt Struktur, in dem Fall jetzt irgendwelche Kommentare halt, ne, davon rede ich halt schon alleine schon. Das ist ja auch sowas, was die Leute dann da irgendwie so weit aufbauschen irgendwie. Ja. Und ich meine, warum soll man sich da auch Gedanken drüber machen? Ich finde es auch nicht besser, als sich die Leute da weniger Gedanken drüber machen, aber tun wir ja nun mal. In meinen Augen ist es eher, dass wir das, was wir in unserem Verstand haben, was Gefahr kalkuliert. Sozusagen die Wahrnehmung, dass du Dinge als drohendes Ereignis wahrnimmst, das ist größtenteils unnötig in der heutigen Gesellschaft und dadurch tust du kleinere Sachen immer weiter aufblähen. Und ein Großteil der Debatte ist in meinen Augen, kommt daher, dass es uns zu gut geht, wir zu sicher sind und dadurch dann aus kleinen Dingen riesengroße Sachen machen. Nicht alles, und ich will jetzt nicht sagen, das ist alles nur eingebildet so, ja, aber halt ein Großteil von der Debatte, den wir in den Medien sehen, ist, ja, früher mussten wir eine Schlange erkennen oder einen Wolf, der im Busch steht, und heutzutage sehen wir den Wolf und die Schlange halt in einem Kommentar, der eventuell zwei- oder dreideutig ausgelegt werden. Ja, überhaupt, man braucht sich nicht um Versorgung oder so, klar muss ich einkaufen gehen, sagen wir, aber wir brauchen uns nicht in dem Maß um Versorgung und so Dinge kümmern, wie es dann früher eben nötig war, ist schon ganz richtig, und so findest du auch ja Zeit, Kapazität frei geworden, sich mit so einem Blödsinn zu beschäftigen, klar. Ein Jahr nach MeToo befinden sich Antifeministen im Aufwand. Neu sind die Positionen dieser Männerrechtler und Maskulinisten nicht. Treten sie gebündelt auf, nennen Historiker das Faschismus. Ja, meine Fresse, ich bin jetzt also mal wieder Faschist. Wunderbar. Ich verstehe den Zusammenhang auch nicht. Ich verstehe den auch nicht. Ja, dieser Typ, Martin Eier-Dingsbums hier, der hat echt so einen Artikel geschrieben in der Zeit. Wir können ihn leider nicht aufrufen, weil der hinter einer Paywall ist oder zum Glück hinter einer Paywall ist, damit sich dem Mist keiner geben muss. Auf jeden Fall ist der überschrieben mit nimm dir den Hummer als Vorbild oder irgendwie so. Also er hat schon so ein bisschen eine Idee, in welche Richtung das geht. Und es ist hanebüchener Schwachsinn halt. In der Unterüberschrift werden schon wieder so Sachen verknüpft. Da geht's um, da fällt der Begriff Proud Boys, also hier diese Heinis da vom Gavin McGinnis irgendwie. Und dann Incels, was hier übrigens, Martin, du Journalist, Incels, keine politische Aktivistengruppe, irgendwie politische Bewegung oder so ein Bullshit. Und dann danach kommen noch Pickup-Artists, die auch keine politische Bewegung sind, also beim besten Willen nicht. Vielleicht sind das irgendwelche Heinis, die gern Geld verdienen wollen, meinetwegen auch teilweise nicht ganz mit den besten Absichten da irgendwie rangehen oder so. Aber ja. Ja, dass sie das alles in einen Topf schmeißen, das würde ich ja noch, oder das war ja erwartbar, sagen wir mal. Ja, und dann auch noch Faschismus auch drüber schreiben. Also ich finde es schon ganz schön übel auf jeden Fall. Und dann mit Peterson irgendwie ankommen und den irgendwie da, weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang das genannt wird, aber diese Aussage hier lässt auf jeden Fall nichts von Wert eigentlich erwarten, von dem ganzen Kram. Also es, ja, und da mich jetzt der Martin ein Faschist genannt hat, nenne ich ihn jetzt an jemand, der Hanerei betreibt. Also, der ist ein Kack. In Anführungsstrichen, ne? Dieser Feminist in Anführungsstrichen hier. Nee, tatsächlich bin ich ja Postmodernist, deswegen, das stimmt alles nicht. Ja, ein starker Meinungsjournalismus ist das, ne? Ja, aber meine Maskulinisten, also wie viele Leute, denen man auf die Schulter tippt, sagen eigentlich, ja, hier, ich bin Maskulinist, das möchte ich echt gerne mal wissen, also. Ja, und auch das Ding mit Peterson, ja, Leute, die wirklichen Faschisten, Neofaschisten und Neonazis, die können doch alle mit Peterson gar nichts anfangen und kotzen sich zu, dass mögliche neue Leute in ihrer Bewegung halt vom Peterson angelockt werden. So, also das ist halt so Hanebüchen. So, ja, genauso die Kritik, wenn man so übend an Peterson auf so hohem Niveau, ja, dass man das nicht so runterbrechen kann. Ne? Ja, und das nächste Ding ist ja Männerrechtler. Ja, wie harmonieren die denn mit Faschisten? So Männerrechtler, die wollen sich drum kümmern, dass in der jetzigen Gesellschaft ein paar Änderungen stattfinden, damit man sich eher auf einer Augenhöhe mit der Frau begegnet. Und Neonazis und Faschisten, die wollen die Demokratie abschaffen und ich weiß nicht, die Gesellschaft von vor 100 Jahren aktivieren. Weiß ich so. Das ist das, was die wollen. Wie passt das zusammen? So, das muss man mir auch mal erklären. Also, das ist auch ein bisschen phobisch irgendwie, ne? Ja, also. Wir haben uns mit der Eva Herrmann oder sowas, der da vorgeworfen hat, das hat auch so eine Phobie durchscheinen lassen. Das war so der Anfang, glaube ich. Das war so ähnlich, ne? Blöde Vorwürfe. Oh ja, dieser Mensch hier, der Kack Norris, wie er genannt wird, der sich unterhalten hat mit einer Frau und sich über Abtreibung unterhalten hat und sie dann getreten hat. Und es scheint auch nicht sein erster Vorfall gewesen zu sein, wo er einfach dann halt mit Gewalt reagiert, wo man sich dann halt auch immer denkt, so, ja, die Linke sagt so, ja, wir sind gegen Gewalt, wir sind für das Gute und tralala, nee, seid ihr nicht. So, das Mindset, was du brauchst, um für ein politisches Ziel Gewalt anzuwenden, das findest du überall, das ist vollkommen unabhängig von dem Inhalt, von den Idealen, die du verteidigen möchtest. Das kannst du bei Pro, das kannst du bei Anti-Lifern finden, das findest du überall. So. Er hat dir die Kamera weggeklickt, ne? Wenn das jetzt das Problem gewesen wäre, hätte er sagen können, nehmen wir erstmal Kamera runter oder so. Hat er ja nicht, hat er einfach losgetreten, ne? Er meinte, er wollte nur die Kamera treffen und hat sie aber zu Boden getreten. Also mit einem Roundhouse-Kick. Mhm. Also wenn wir uns den Tweet angucken auf Twitter selber, nicht im Archiv, können wir das Video auch angucken. Wenn wir dies tun wollen. Also. Nur die Prügelszene. Ist halt auch klasse so. Ich bin für Frauenrechte. Schlägt Frau. So. Geistige Verfassungen der Linken. Siehst du das Frau oder was? Nee. Die Kamera wurde ja getreten. So. Und gleich kommt's. Er streckt vorher noch die Zunge raus, wo ich mir auch denke, Alter, was bist du für ein Knilch? Du tust nicht die Zunge rausstrecken, wenn du jemanden treten möchtest. Du kannst sehr leicht einen Teil deiner Zunge verlieren, wenn dann jemand schnell reagiert. Also. Wie trete ich richtig? Heute mit Abel. Ja, das ist genauso. Es gibt so Knilche, die auch den Daumen unter die vier Finger nehmen und dann zuschlagen. Ja, so brichst du dir den Daumen. Ja, das ist super. Also, wenn, dann bitte richtig. Also, apropos richtig. Is it okay to press your spouse to have a vasectomy before you ditch her? Da hat eine Frau, eine Freundin, die in Planned Parenthood arbeitet, also halt hier Abtreibungsberatungsstelle, Organisationsstelle, und sie hat sich darum gekümmert, dass der Mann eine Abtreibung bekommt, bevor die Ehe aufgekündigt wird, und sie hat es dadurch gerechtfertigt, dass er eh schon sich nicht so gut um das Kind kümmert, was sie haben. Und dass sie das gerne hätte, damit halt er sich mehr ums Kind kümmert und sie jetzt aber halt wegläuft. Und das sind ja ethische Fragen, die normale Menschen beschäftigen, die absolut in Ordnung sind mit sich und ihrer Umwelt und deren moralischer Kompass ordentlich funktioniert. So, ganz normale Fragen. Die UNIA ist eine Gewerkschaft aus der Schweiz und die haben eine Anzeige veröffentlicht, wie man sieht, mit unterschiedlichen Gehältern für ihn und für sie. Und das ist natürlich illegal, auch in der Schweiz. Dann gab es einen riesen Shitstorm und dann haben immer die Leute rausgekriegt, dass das von der Gewerkschaft kam und dass es gar nicht um eine Stelle ging, sondern nur um Fake, also um auf angeblich unterschiedliche Bezahlungen hinzuweisen. Und das Einzige, was die UNIA da gemacht hat, ist im Prinzip darauf hinzuweisen, dass es das in Wirklichkeit gar nicht gibt. Ja. In der Schweiz irgendwelche Leute dazu übergegangen, freiwillig ihre Gehälter zu veröffentlichen. Ich bin gespannt, was da rauskommt, aber ich denke mal, da wird ein ähnliches Ergebnis sein. Nämlich, dass es das nicht gibt. Oder praktisch nicht. Das fand ich ein richtig geiles Eigentor von der Uni. Ja. Gewerkschaft, weil ich hatte die auch schon mal drauf. Die haben so eine blöde Propaganda gemacht in die Richtung und habe ich mir das vorgenommen in einem Video. Und ja, das hier fand ich mindestens genauso bescheuert. Was verspricht man sich davon, wenn man ein gefaktes Inserat irgendwie rausgibt? Dann haben sie auch noch verschiedene Blogs angeschrieben, dass sie das mal weitergeben sollen, dass sie mal darüber berichten sollen und so weiter. Aber ohne denen zu sagen, dass das eine gefälschte Anzeige ist, ne? Also haben da richtig eine Show gemacht? Ja. Ja, wenn das so ein eindeutiges, überall vorkommendes Problem ist, das du selber erfinden musst, um es zu zeigen. Ganz genau, ja. Top-Leistung auf jeden Fall, ja. Kann man nur gratulieren. Also so alltäglich, dass man es echt erstmal bauen muss, ganz genau, ja. Ja, und dann hat man mal wieder einen offenen Brief geschrieben, diesmal an Franziska Giffey. Franziska! Und zwar zum Thema Männer, Schutz von Männern vor Gewalt oder so, genau. Und die haben kackendreist in ihrer Antwort geschrieben, dass sie sich explizit auch darum kümmern würden, aber es gibt dazu keinerlei Daten. Und das wäre schon wirklich frech. Also der Mandant macht mit seinen offenen Briefen echt gute Arbeit, finde ich. Jetzt überlegt, ob ich mich dann vielleicht mal anmelden soll. Auf jeden Fall hat sie da offensichtlich irgendwie so einen Bediensteten dran gesetzt, so schreibt dir mal, wir machen da wohl was, stimmt nicht oder so. Das ist ja eine dreckige Lüge, ne? Also die lügt die Leute an im Prinzip, ne? Und alles, was sie irgendwie für Männer jemals geplant hatten, ist irgendwie auf die Zukunft verschoben worden oder wurde geändert oder abgesagt oder sonst was. Also in Wirklichkeit ist davon nichts übrig. Und die haben dann nochmal geantwortet. Ich weiß gerade, eine zweite Antwort haben sie noch nicht bekommen und warten noch drauf. Aber wie gesagt, Mandat ist ja, machen das häufiger und die haben ja auch von dieser Genderpreisstudie, wo angeblich die Sachen für die Frauen so viel teurer sind, auch herausgefunden, dass das Bullshit war, ne, mit so ein paar Briefen hin und her. Und in dem Fall auch von Frau Ministerin Giffey. Die lügt wie gedruckt, ne? Die nette Frau. Weißt du? Immer freundlich sein, aber die hat es vorsichtig hinter der Ohren sozusagen, ne? Das finde ich krass. Ich weiß nicht, ob du den Satz da findest, aber wie gesagt, irgendwo stand in der Mitte auf jeden Fall drin, genau, dass man Männer und Jungen seit geraumer Zeit konsequent in den Blick nehmen würde. Und das ist eine freche Lüge. Ne? Eine ganze Reihe von Initiativen und Programmen richtet sich an sie. Ja, welche denn? Die für Täter oder was? Ne? Ja, und toxische Maskulinität, genau. Das zu erforschen. Ja. Ja gut, im Prinzip schreiben sie das ja hier. Ne? Die Auswertung zeigt, es sind so 82% Frauen, die betroffen sind. Und Ja gut, das heißt 82%, das heißt ja nicht, dass man 0,0082% nur für Männer machen musste. Also es gibt ja Männerhäuser, 5 Stück, aber in Anbetracht der Tatsache, dass es 400, glaube ich, für Frauen gibt, ist es schon ein bisschen peinlich, das überhaupt hinzuschreiben, ne? Können die also Männerberatungsstellen kontaktieren? Ja, das würde ich mal sehen. Ja, Männerberatungsstellen sind sicher auch gerne mal für Täter, wie gesagt. Diese Frauenhäuser, diese Männerhäuser, Entschuldigung, die 5 Stück, die sie da unterstützen, die sind tatsächlich für Betroffene, für Opfer eben. Im Auftrag, Herr Spitzer. Ja, das fand ich hier einen ganz interessanten Artikel, wenn man jetzt auf jeden Fall nochmal eine Übersicht haben will. Das ist ja vom European, da gibt es über ja, Gender-Ideologien als gezielte Vereitelung von Selbstwertungsprozessen, wie das hier schon heißt. Also es geht quasi darum, was mit den Kindern und mit der Bildung und so, was die Gender-Herrschaften da so für Ideen haben. Und hier wird also aufgezeigt, was es halt in der Vergangenheit schon so gegeben hat an Initiativen, um da irgendwie einzugreifen. Das ist zusammen aufgekommen mit, das hatte ich jetzt hier jetzt nicht drin gefunden, aber diese Woche gab es irgendwelches Gerede darüber, dass jetzt in der Schweiz irgendwie die Begriffe Mutter und Vater irgendwie, da gibt es jetzt irgendwelche Leute, die sagen, man soll nicht mehr Mutter und Vater sagen, sondern irgendwie Eltern 1 und Eltern 2 oder irgendwie so. Weil das ansonsten die Leute halt diskriminiert, die keine Mutter und keinen Vater haben oder irgendwie 2 Mütter und In der Schule sollten sie das, glaube ich, machen. Die Lehrer wurden angeblich angehalten oder so. Irgendwie so, ja. Und dieses wurde jetzt da in dem Zusammenhang halt nochmal genannt, weil es halt eine ganz gute Übersicht darüber ist, was es da in der Vergangenheit schon alles so für wunderbare Ideen gegeben hat. Ja. Ja, das spielt auch ganz gut in mein Theme ein, dass fast alles, was du an Ideen in der Politik hast, dass es da schon mal was gab, was man in der Vergangenheit versucht hat und dass du halt nur den Versuch nicht kennst, aber dass sozusagen der absolut überwiegende Anteil aller politischen Ideen stinkalt sind. Und was mir auf jeden Fall bei diesen ganzen Sachen aufgefallen ist, die ich da drin gelesen hatte, es ist alles diese Blank-Slate-Theorie halt. Also es wird überall quasi gesagt, dass man die Leute ja besser machen kann sozusagen und dass man die ja halt nur anders erziehen braucht und dann gibt es auch irgendwelche Geschlechterprobleme halt nicht mehr und so. Und das trieft da wirklich aus jedem einzelnen Ding irgendwie raus, diese Grundannahme, dass man halt mit den Leuten machen kann, was man will, weil es ja überhaupt gar keine Biologie gibt und nichts irgendwie. The Blank Slate wurde halt, also lest von Steven Pinker The Blank Slate, es ist eine Idee, die halt in politischen, kulturellen, soziologischen Kreisen sehr beliebt ist, dass du sozusagen als weißes Blatt Papier zur Welt kommst und dass all deine ja Probleme, die du hast, mit dir, die du mit dir rumträgst, deine Q, und das ist halt alles durch dein Umfeld erschaffen wird und dass halt nichts sozusagen vorherbestimmt ist von dem, wie du bist, sondern dass halt alles sozusagen kulturell konstruiert ist. Und es stimmt halt absolut nicht. Du kannst sogar schon vor der Geburt von einem Kind in etwa vorhersagen, wie religiös es sein wird. Von den genetischen Markern, von den Eltern her. Also ist natürlich nicht gut, dann absolut auf genetischen Determinismus umzuschlagen, aber Gene machen viel, viel mehr aus, wie man denkt. Und Umfeld macht sehr viel aus. Und Peer Group, also die Kinder, mit denen dein Kind in der Schule rumhängt, haben am Ende mehr Einfluss auf dein Kind, wie das, was du als Elternteil machen kannst. Und sozusagen die Blanks von Steven Pinker, bitte lest es. Das ist fast schon essentiell für das, dass wir uns hier jeden Sonntag treffen. Also ich habe den auch gelesen in Artikel und ich habe auch festgestellt, dass der European schon mal so eine neue Ecke oder so hat in der Beziehung oder für solche Thesen und so weiter und solche Themen. Und da war unter anderem, wenn ich mich recht erinnere, auch eine Geschichte dabei, da ging es darum, dass die Jungs in England zum Rugby-Spielen angehalten werden. Und das ja, dass sozusagen 9 von 10 Kopfverletzungen oder eben auch Gehirnverletzungen bei Männern dadurch entstehen, dass sie eben Rugby spielen in ihrer Kindheit. Aber die sollen Rugby spielen. Das wird so sozusagen von allen erwartet. Also die hauen sich da regelmäßig die Birne weich, ja, beim Rugby spielen und müssen das. Ja, und die Leute merken nicht, oder ja, manche merken es eben nicht, die meisten merken es scheinbar nicht, dass dann die Erwachsenen auch belämmert werden davon, ne? Also die haben damit echt Probleme scheinbar, dass da den jungen Leuten die Gehirne kaputt gemacht werden beim Rugby spielen. Ja, hier dieser Artikel, den habe ich rausgesucht für, also wir hatten ja diese Woche, das kommt später bestimmt auch noch dran, dieses Ereignis, dass mehrere Wissenschaftler sich zusammengetan haben, um aufzuzeigen, wie das denn so ist, wenn man in bestimmten, ja, hier die Grievance Studies, wenn man in bestimmten Journalen veröffentlicht. Und an sich hier in dem Skandal geht es eben um, ich muss nur kurz meine Notizen raussuchen, die wollen gerade so nicht, wie sie sollen. Es geht darum, dass man in bestimmten Journalen Grievance Studies, also so Fruststudien von unterdrückten Minderheiten und Fat Studies und Woman Studies und Black Studies, dass man dort Artikel veröffentlicht hat. Und meine Notizen wollen immer noch nicht. Ich brauche kurz einen Moment. Erinnere dich. Jetzt habe ich es. Also, diese drei Wissenschaftler hier, die wir sehen, die haben es geschafft, in verschiedenen Journalen Artikel zu veröffentlichen, darunter auch ein Artikel mit 3000 Wörtern von Mein Kampf, der auf Intersektionalität umgeschrieben worden ist, der halt durchgelassen worden ist. Und die Leute haben halt gesagt, ah, ist richtig gute wissenschaftliche Arbeit. Es ging dort in einem Journal um halt Intersektionalität. Bei Intersektionalität immer an die Kimberly Crenshaw denken, die sich ja speziell auf den Postmodernismus beruft, als sie ihre Idee aufgestellt hat. Und hier in dem Artikel von Quillette hat man dann verschiedene Wissenschaftler, die zu Wort kommen, die das halt bewerten, und deren Einsichten sind natürlich interessant und die haben halt verschiedene Blickwinkel darauf. Und ich muss sagen, ich feiere diese drei Leute. Wir haben so etwas Ähnliches wie ein Sokal Hoax jetzt wieder. Also der hat damals ein richtiges postmodernistisches Journal für Apple mit Gibberish, also mit kompletten Unfug, den er gepostet hat. Hier, das haben die auch versucht, die drei auf dem Bild, und sie sind damit nicht durchgekommen in den intersektionalen und in den anderen Journals, sondern sie muss sozusagen den Jargon aus dem Genre halt erstmal ein bisschen lernen, um dann was zu schreiben. Und so sehr ich diese drei Leute hier auch feiere und speziell auch das mit dem Mein Kampf auf Intersektionalität umschreiben, das feiere ich. Das einfach zeigt, wie ja moralisch, ideologisch bankrott intersektionale Menschen sind, die halt der Theorie folgen. Muss ich aber darauf hinweisen, dass sozusagen die schlimmsten Themen in die Richtung, also die schlimmsten Artikel, die brauchst du gar nicht unbedingt von jemandem erhalten, der das Journal auf einen Leim führen möchte. Wenn du Real Peer Review kennst, dann weißt du in etwa, also das ist ein Twitter-Account, der postet regelmäßig interessante Papers sozusagen aus solchen Studienfeldern, die traditionelle Wissenschaftler aufgegeben haben. Und wenn du aber dir diese Felder an sich anschaust, hattest du zum Beispiel Feminist Glaciology, also dass du sozusagen feministisch dir halt Gletscher anguckst. Und dieses Projekt wurde mit $430,000 gesponsert. Dann hast du ein Paper, Pumpkins are racist, sexist and a symbol of white privilege. Dass halt Kürbisse ein Teil von halt weißem Rassismus ist und dass Minderheiten unterdrückt werden, weil Menschen einen scheiß Kürbis toll finden. Dann hast du on all levels except physical, I'm a hippopotamus, also Nilpferd, wo jemand drüber schreibt, dass er sich als Nilpferd identifiziert und dass das voll gut ist, weil das total gut ist, wenn man sich mit einem identifiziert. Und gerade mit dem Nilpferd, die verwenden halt den soziolinguistischen Konstruktivismus, was halt bedeutet, dass wenn du sprachlich-linguistisch neue Kategorien schaffst, wie zum Beispiel die Möglichkeit, Nilpferd zu sein, dass dadurch der Mensch an sich sich verändert und dass du eine ganz neue Gedankenwelt erschließen kannst, weil du dich da hineingedacht hast und dann ein neuer, anderer Mensch bist. Und das nächste Papier, Menstruation, ist ein soziales Konstruktenpapier, was sich darüber halt echauffiert und nachforscht, wie denn sozusagen die Periode einer Frau ein soziales Konstrukt sein kann, während man ja tatsächlich das aber auch monatlich bekommt als Frau. Und ja, und fünftes ist noch, die wissenschaftliche Methode ist patriarchalisch und objektifiziert Natur. Wenn du versuchst, ein neues physikalisches Gesetz herauszufinden, dann tust du die Natur objektifizieren. Und das sind in dem Fall fünf Papiere, die nicht von einer Außengruppe gefaked worden sind, sondern das kommt aus deren Feld selber. Also ich finde es toll, dass die das gemacht haben. Ich feiere das auch wahnsinnig. Das Ding ist aber, du musst gar nicht zu denen gehen, um zu zeigen, wie absolut moralisch, intellektuell bankrott diese Menschen sind. Wenn sie so tun, als ob sie wissenschaftlich arbeiten, werden sie einfach nur Nonsens und ideologisch verdrehten Aktivismus rauskotzen. Und ich meine, das Dreier-Trio, das hat ja auch so Sachen geschrieben wie, man sollte weiße Schüler an Ketten festketten und auf dem Boden sitzen lassen, um Reparationen für das vergangene Unrecht einzutreiben. So, ja. Aber das ist halt SJW-Kram, der halt in der Uni Leuten beigebracht wird, wofür Leute Professuren erhalten, die Forschungsaufträge bekommen, die vom Steuergeld bezahlt werden. was im gesamten Westen stattfindet. Also, ja, dann sieht man, wie sich das verselbstständigt hat mit der Zeit, ne? Ja, und zu dem, was vorhin Francis Fukuyama halt in seinem Buch auch erwähnt hat, das mit 1987, Stanford Western Culture Core Kurs, hey, hey, ho, ho, Western Culture gotta go. Ja, diese Scheiße hat man jetzt seit 30 Jahren so, die gab es auch schon früher, aber seit 30 Jahren manifestiert sich das immer mehr. Man hat in den 90ern das auch schon wahnsinnig veräppelt und jeder hat darüber gelacht und gesagt, wie kannst du das nur ernst nehmen? Und das ist doch alles Humbug. Ich meine, Bill Mayer, da hat er auch mal ein Magazin gehabt, was sich Politically Incorrect nannte, weißt du? Das war auch mal auf der Linken so, dass man das kritisiert hat und so. Wir haben jetzt aber den Fall, dass diese Leute immer noch da sind, wesentlich einflussreicher sind, anfangen, die Verhaltenskodexes in Universitäten umzuschreiben, ankommen, um in Kulturbetrieben Einfluss zu nehmen. Man hat sie in Spielehersteller schmieden für Videospiele, man hat sie in Comics. Diese Leute werden in der Universität trainiert. Zum Beispiel die Zoe Park Cancel Combat Hashtag. Gibt es jetzt ein feministisches Buch für akademisches Lernen, wo sie einen Artikel drin hat, wo sie berichtet, wie dieser Aktivismus funktioniert hat. Das heißt, du tust sozusagen eins von den negativsten Einflüssen, das wir gerade haben, auf Gesellschaft, Kultur etc., das tust du in den Universitäten ausbilden und auf die Gesellschaft loslassen. Und deswegen das Trio gut und freut mich, wenn das mehr Leute zum Aufwachen bringt und klasse und so, aber das Problem ist schlimmer, die nur zu verarschen, wird es nicht einfacher machen. Man muss da viel mehr tun und das ist ein Problem, was seit Jahrzehnten da ist, was immer noch nicht ordentlich gelöst ist und man muss das irgendwann mal an der Wurzel anpacken. Ja, da habt ihr es. Ja, ich meine, dass andere Menschen dabei rauskommen, das stimmt aber irgendwie, ne? Also weniger realistisch zum Beispiel. Ein bisschen, ja. Also, ja. Aber die ja, nehmen klar, das... Nicht grundsätzlich, na klar. Aber die machen daraus ein Extrem. Die sagen, dass du wortwörtlich eine neue Ethnie schaffen könntest, dadurch, dass du halt andere Sprachkategorien verwendest. Und in diesem soziolinguistischen Konstruktivismus aus den Kreisen tun sich dann auch die multikulturellen Theorien und die soziale Gerechtigkeitstheorien, die speisen sich da draus. Also jeder nimmt dann so ein paar Brocken von der Idee, packt es verpackt. Oh, da ist schon wieder der Francis, der Fukuyama. Wo kommt denn der her? Den Spiegelartikel fand ich ja nicht so schlecht dazu. Also die mussten sich ja dann tatsächlich auch mal aufraffen und was Brauchbares dazu schreiben und ein bisschen differenzieren zwischen den verschiedenen Richtungen und so. Das fand ich ja nicht so doof. Hm. Und deswegen durfte das auch die Margarete nicht machen, ist klar. Der Spiegel schreibt mal was, was nicht kompletter Humbug ist. Ist heute Gegenteiltag? Ja, Lindsay und Bokehausen, ja, dass der Penis am Klimawandel schuld ist. Also gibt ja einige so Hoaxes und ich fände es schön, wenn es noch mehr gibt. Aber das Problem wird damit an der Wurzel leider nicht gepackt. So. Das gibt es nur bei den Weltraumwaffen. So. Wir haben einen Plan, wir arbeiten daran. Hat mit Wald zu tun und mit dem Stuttgart-Berlin-Lauf. Ja, hier noch so ein Papier, wo es darum geht, dass halt diese Journale halt Unfug schreiben. Hier geht es darum, dass ein Vater zu seiner Tochter im Zoo sagt, ja, mein Schatz, das Eichhörnchen ist süß und das bringt halt Heteronormativität und Gender-Stereotype heraus, wenn der Vater sagt, das Eichhörnchen ist süß. Ja. Das ist nicht süß. Nee, es ist eine Form von Rassismus und es unterdrückt Frauen und perpetuates white supremacy. Überhaupt so Eigenschaftswörter sind rassistisch, oder? Ja, generell. Okay. Hier haben wir noch eine Meta-Analyse zu den Prozeduren des Implicit Bias Tests, das so ein Test, der wurde schon 17 Millionen Mal ausgeführt. Man hat so verschiedene Bilder, die auf dem Screen aufblitzen und Wörter und muss die assoziieren. Und dann findet man aus dem Unterbewusstsein heraus, halt Rassismus. Und hier hat man eine Metastudie, die halt auf den Trichter kommt, dass es halt Humbug ist und dass es zwar an vielen Universitäten gemacht wird und man das überall einfordert, dass es gemacht wird. Zum Beispiel auch innerhalb von Ubisoft will man das machen, aber es ist halt wissenschaftlicher Unfug. Ja. Aber der politische Druck ist da. Ja, also hier klassisches Beispiel von Kulturmarxismus in dem Image-Uhr. Genau hier. Wenn man hier weiter runter scrollt, sieht man hier, it's embracing our individual uniqueness to make sure we build the strengths that is diversity. Ja, wunderbar. Diversität muss immer gut sein. From unconscious bias training to providing opportunities. Ja, ich will ja auch, dass jeder alles, dass niemand irgendeine Tür versperrt bleibt. Nur in der Regel sind die Türen, die versperrt bleiben, in der Regel die, die man sich selber zuhaut, weil man faul ist und seinen Arsch nicht bewegt bekommt. Zum Teil ist Faulheit auch ein bisschen vererbbar und wenn du nicht mit einem höheren IQ gesegnet bist, ist es schwer, den dir zu erarbeiten. Aber diese ganzen Programmchen, die man da auflegt, die werden halt nicht wirklich weiterhelfen. Aber man versucht hier die Repräsentation zu verändern innerhalb von Gaming. Und es sind halt hier, also das, was wir gerade sehen, ist ein offizieller Leak von der Ubisoft-Spieleschmiede, wo man den Einfluss von sozialen Gerechtigkeitskriegern direkt auf die Corporate Culture sieht. Also man dann hier auch The Rising Markets, 47% Women who play video games. Und ja, Frauen spielen Handyspiele, aber der Unterschied zwischen jemand, der Ziff 5 spielt oder Ziff 2 und jemand, der Candy Crush spielt, ist halt für eine Firma dann doch größer, wie man denkt. Und dann hat man hier eine wunderbare Umfrage, also Sexism among Gamers, 57%, dass das negatives Licht auf Videospielspieler bringt, Sexism in Games, 55%, ja, da hat man dann eine Anita Sarkeesian, die dieses Narrativ hochgefeiert hat, die hatte dann Freunde innerhalb der Videospielpresse, die sich auf geheimen E-Mail-Message-Listen verabredet haben, wie man denn Narrativ putscht. Sie hat dieses sexistische Kritisieren in der Universität gelernt, die halt solche Kurse unterrichtet und hier hat man jetzt dann Jahre später offizielle Unternehmenskultur, die auf die Richtung ausgelegt ist. Und ich sage jetzt nicht, dass es Anita selber ist, dass es halt auch ein Push ist innerhalb der Kultur und dass man Anita nicht alles vorwerfen kann, weil es halt auch das größere Klima der Kultur ist. Das mit den Freunden, aber was du gerade meintest, ist wahrscheinlich auch nicht so richtig, sondern ich denke mal eher, dass sie quasi gekommen ist und halt eben auch aus einem Universitätsklima gekommen ist, aus dem viele andere von diesen Akademikern da auch kommen. Und dass sie im Endeffekt da halt nur quasi in ein Bett gefallen ist, was andere Leute halt schon da gemacht haben. Und weil es halt sinnvoll war, diese Person dann zu pushen, wurde die halt gepusht. Für das generelle Ziel, ja. Was ich hier auch ganz interessant finde bei diesem Zusammenhang ist, wie der groß der Unterschied ist zwischen diesem ganzen Sex- und Rassismus-Ding dann halt doch in Wahrheit dann irgendwie wieder ist, weil wenn man die Leute dann hier fragt, ne, so, Rassismus ist eigentlich nicht so wichtig und Sexismus aber auf der anderen Seite, das sehen die Leute dann überall und das glaube ich halt auch, dass obwohl ja eigentlich im Endeffekt in der Welt viel Schlimmeres passiert ist, basierend auf der Rasse, als basierend auf dem Geschlecht, dieses ganze Sex-Ding halt als größeres Problem gesehen wird, also diese ganze Geschlechtsprobleme. Von wegen die Frau, die Frau, die Frau, die Frau, die Frau, das dann bei den Leuten auch mehr resoniert irgendwie. Aber so speziell, um's auf einen Punkt zu versteifen, das hier würde ich als Kulturmarxismus bezeichnen. Das ist eine politische Ideologie, die versucht, Einfluss zu nehmen auf Produktionszweig der kulturellen Güter. Wenn Ubisoft sich da anhält, dann werden sie ja nicht mehr so viele Spiele verkaufen, wa? Ja, go woke, get broke. Also, ja. So. Ja, aber ich finde es auch lustig, dass hier Gamergate steht. The industry is post-Gamergate. Punkt. So nach dem Motto. Es ist alles anders. Representational Gap. Das haben wir doch überall eigentlich, das Representational Gap, oder? Ja. Hier ist nochmal ein älterer Artikel, der, wenn ihr euch diese Meta-Analyse nicht durchlesen wollt, weil die groß und lang ist, gibt es hier nochmal einen kleineren Artikel, der diesen Implicit Bias Test auseinander nimmt, der halt auch dazu kommt, dass es halt nicht unbedingt gute wissenschaftliche Arbeit ist, aber dass es halt irgendwie gepusht wird von bestimmten Menschen, weil man halt damit jedem so ein bisschen eine Ursünde unterstellen kann und dann die politische Ideologie dazu den Ablasshandel organisiert und man damit sozusagen, ich weiß nicht, alte Strukturen der Kirche nachahmt, weil die Kirche keinen kulturellen großen Einfluss mehr hat und man dann das reproduziert, was man früher in der Kirche mit Ablasshandel gemacht hat. So kommt es mir manchmal vor. Also, aber ja. Hier nochmal der Implicit Bias Test auseinandergenommen. Das war von Price, der wegen der Deutschen Bahn seinen Weg noch nicht zu uns gefunden hat. Deswegen sage ich dazu jetzt nur mal das, was ich weiß. Also hier geht es wohl um diese, es gab irgendwie diese Studie hier, da drin wird behauptet, dass russische Trolle quasi dafür verantwortlich wären, dass der Film The Last Jedi, Star Wars Film, so schlecht weggekommen ist. Und so nach dem Motto, ja, das liegt gar nicht daran, weil die Leute das bekloppt fanden, teilweise die Sachen, die in diesem Film irgendwie, also diese ganze Geschichte, diese komische, oh, wir können nicht wegfliegen und die können uns nicht einholen und bla bla, oder dieses Reinfliegen in irgendwelche Raumschiffe oder so, und dann gehen die kaputt. Und lauter so ein Zeug, das ist alles, wenn man sich darüber beschwert, so, das kann eigentlich gar nicht sein, weil das ist ja ein guter feministischer Film, von daher müssen die ganzen Leute, die das blöd finden, das müssen alles russische Bots sein und so. Ja. Wer hat denn gezogen diesen glorreichen Schluss? Ja, der Herr hier, dieser Morton Bay. Das, aber es wurde halt in ganz vielen Zeitungen auch, wurde sich darauf berufen, auf diese Studie, die das angeblich herausgefunden hat. Oh, total wissenschaftlich. Russland ist schuld daran, dass feministischer Film nicht so gut läuft. Ja, dieses hier fand ich ziemlich bemerkenswert. Der Herr Buschkowski hat ja auch dieses Buch geschrieben, Neukölln ist überall, ehemaliger Neukölln-Bürgermeister. Und jetzt wollen ihn hier diverse Leute aus der SPD da loswerden. Und zwar mit dieser Begründung, also das sind Menschen aus der Mitgliederversammlung der Arbeitsgemeinschaft Migration und Vielfalt, wer hätte es gedacht. Die haben einstimmig beschlossen, dass sich der Herr wiederholt in der Integrations- und Migrationsdebatte rechtspopulistisch äußert. Und das ist dann halt der Grund, warum man den aus der SPD entfernen muss. Ja, finde ich gut. Also kann sich die SPD komplett zersägen. Oder? Die wissen doch auch selber nicht mehr, was sie falsch machen. Und dann kommen so Vereine an und dann nimmt man sie noch weiter auseinander. Also, das ist alles rassistisch, ne? Der Typ wird ja auch auf seinem Posten garantiert nicht die ganzen Zahlen und Fakten und alles auf dem Tisch gehabt haben, ne? Sondern das ist einfach nur Rechtspopulismus und einfache Antworten und Rassismus und man mag einfach die Leute nicht. In Wahrheit ist alles in Ordnung. Ja. Ja, wie man sich eines Feindes entledigt, ja, Berlin ist verloren und man sollte eine Mauer drum bauen. Das wäre besser für die gesamte Republik. Das vorher und von weg gesagt, geht es hier um eine Entledigung von dem Historiker Hubertus Knabe. Und er leitet eine Gedenkstätte, wo man Menschen, ja, eingekerkert hat, Stasi-Gefängnis, Berlin-Hohenschönhausen. Und er ist der Direktor der Einrichtung und scheinbar hat sein Vize und zotigen Kommentar gemacht, jemanden belästigt und ihm wurde das gesagt und er hat darauf sein Vize verwarnt. Scheinbar gab es dann noch einen weiteren Kommentar. Er hat auch die Polizei eingeschaltet, die hat mangels Beweisen die Ermittlung eingestellt und man hat sich jetzt ihm, ja, man hat sich ihn entledigt, weil man ja da eine Verfehlung gesehen hat, dass er da nicht gut genug reagiert hatte. Zwar konnte die Polizei auch nichts feststellen, aber ja, er hätte es besser wissen sollen. Und er war halt auch etwas in der Kritik, weil er oftmals die Linke stark kritisiert hat, wegen ihrem geistigen Erbe. Die Linke hat sich ja schon ein paar Mal umbenannt, ist aber rechtsmäßig dieselbe Partei wie die SED. Also hat es damals gemacht, um bestimmte Vermögenswerte der Partei zu erhalten. Und die Linke ist wortwörtlich eine Rechtsnachfolge von einer Partei in einem Unrechtsregime. Und er hatte halt den ein oder anderen negativen Kommentar zur Linken. Und man sieht da drin eher ein politisches Bestreben, sich eines öffentlichen Kritikers zu entledigen mit, ja, Methoden, die halt daran erinnern, wie man das halt während der DDR so gerne gemacht hat. Also gibt es noch ein interessantes Zitat. Es ist eine böse Pointe, dass der Direktor der Gedenkstätte Hohenschönhausen nach 17 Jahren an der Spitze mit Methoden zu Fall gebracht wird, die man aus der Zeit kennt, die seine Stiftungsarbeit dokumentieren soll. Ja. Voll gut. Also. Und der Spiegel hat es mal wieder geschafft, nicht einfach nur linke Propaganda zu schreiben, sondern da auch mal irgendwie was rauszuhauen, was nicht dünnes ist, finde ich. Also. Der neue Chefredakteur schon angefangen? Weiß ich gar nicht. Es ist halt auch das, ja. Die ganzen MeToo-Anschuldigungen sind halt auch eine politische Waffe. Also. Und nicht unbedingt. Hat nicht immer so viel mit der Realität zu tun. Hat manchmal auch eher machtpolitische Auswirkungen. Wenn man hier in Hohenschönhausen sehen kann. Ja, und hier sehen wir die Zusammensetzung der Versammlung. Bei der Versammlung geht es um die Niedersächsische Landesmedienanstalt, die quasi der Rundfunkrat der Niedersächsischen Landesmedienanstalt. Und hier sieht man jetzt mal, welche Herrschaften da so alle drin sitzen. Und zwar ist das jeweils einer von den Parteien, die im Niedersächsischen Landtag sind. Dann haben wir die kommunalen Spitzenverbände, was auch immer das bedeuten soll. Ein Mitglied der Konföderation Evangelischer Kirchen in Niedersachsen, ein Mitglied der Römisch-Katholischen Kirche. Und dann haben wir die jüdischen Gemeinden mit einem Mitglied und dann kommt der Grund, warum ich das hier eingereicht habe, weil ein Mitglied gemeinsam der DTIP-Landesverband und islamischen Religionsgemeinschaften, Schura Niedersachsen, Landesverband der Muslime und Alevitische Gemeinde Deutschland. Also diese Herrschaften von der DTIP haben da quasi auch eine Vertretung im Rundfunkrat dieses dieses Gesetz stammt, glaube ich, noch aus der Zeit der rot-grünen Landesregierung in Niedersachsen. Ja, und wer ja auch noch mit bei ist, können wir auch noch mal zeigen, ist, das haben wir hier irgendwo, der Landesfrauenrat von Niedersachsen, der ist uns auch schon in der Vergangenheit ein paar Mal begegnet. Ja, voll gut. Die sitzen da auch drin im Ding. Aber Frauen sind noch immer unterdrückt. Also, wo ist denn da der Maskulinisten? Repräsentant. Also. Und der Deutsche Journalistenverband. Ist mit dabei. Lesben- und Schwulenverband, der Flüchtlingsrat, aus welchen Gründen auch immer. Ja. Warum ist da nicht ein Mitglied des Vereins zur Zerschmetterung des Kulturmarxismus? Also, weißt du? Keine Ahnung, das würde echt mal not tun. Aha. Reicht einer, weißt du, das passt schon. Also. Irgendwo ganz oben Stand da auch irgendwie, was wir machen müssen? Ah ja, die Meinungsvielfalt. Das ist sozusagen ein Meinungsvielfaltsdurchsetzungsgesetz. Schön wär's. Wo stand denn das mit der Diskriminierung? Ah ja, genau, unzulässige Sendungen. Das fand ich auch noch ganz interessant. Also, Programme haben die Würde des Menschen sowie die sittlichen, religiösen und weltanschaulichen Überzeugungen anderer zu achten. Auch eine interessante Formulierung, ne? Okay. Sie sollen die Zusammengehörigkeit im vereinten Deutschland und internationale Verständigung fördern, zum Frieden und zur sozialen Gerechtigkeit mahnen. Demokratische Freiheiten verteidigen, zur sozialen Integration ausländischer Mitbürgerinnen und Mitbürger, zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern, zur Entwicklung und Stärkung von Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen, zum Schutz von Minderheiten sowie zur Achtung der Umwelt und der natürlichen Lebensgrundlagen beitragen. Sendungen, die Menschen diskriminieren oder verachtend darstellen, sind unzulässig. Es finde ich voll gut, dass progressive Werte dort verankert sind, weil das ist voll gut, weil dann wird die Welt doppelt plus gut. Also, ist doch immer dieses Ding mit dem öffentlichen Rundfunk, den zu verteidigen. Ja, man entzieht den Menschen Kapital, was sie eigenständig dorthin bringen würden, wo die höchste Versorgungslücke ist, dort investieren würden, und man nimmt es ihnen weg und hat ein Zentralkomitee, das planen darf, was die Menschen denn brauchen und notwendig finden. Und wenn diese Herren und Frauinnen sich dann entschließen, Politik XY zu betreiben, dann können die das umsetzen. Und das genau ist ein Staatsfunk. Man gibt einem kleinen Zentralkomitee mehr Macht in die Hände, wie sie wahrscheinlich erhalten würden, wenn sie sich eigenständig in der freien Wirtschaft organisieren würden. Da frage ich mich so, ja, das ist halt einfach nur ein Machtding. So, damit jetzt wirklich irgendwer besser versorgt ist, wage ich stark zu bezweifeln. Dieser Artikel hier war auch wieder von Price, der noch nicht da ist. Ich hatte den nur überflogen. Es geht wohl irgendwie darum, dass hier jemand einen Artikel geschrieben hat über 5G-Internet auf dem Telefon, der wohl irgendwie kritisch war in irgendeiner Hinsicht und dafür hat er halt seinen Job verloren und stattdessen war dann diesem PC-Magazin hier. Ist dann ein anderer Artikel an der Stelle erschienen, wo halt stand, dass 5G ganz prima ist. Voll gut. Ah, das ist einer von den No Agenda Producers. No Agenda ist gut. Das ist schon scheiße, Alter. Schreibst einen Artikel, willst deine ehrliche Meinung abgeben und boom, bist du draußen, weil es nicht passt. Ist echt gut. Ja, Dänemark streicht die Hälfte der öffentlichen Fernsehsender. Ich wusste nicht, dass der Beitrag kommt, aber ich kann es nur noch mal sagen. Man braucht kein Zentralkomitee, das irgendwas verwaltet und macht. Das braucht man nicht. Freie Markt wird sich schon drum kümmern. Man nimmt den Menschen regelmäßig Ja. Geld weg, um dann irgendwas von oben nach unten zu planen, was den Leuten schmecken soll. Also. Wie willst du denn ohne Fernsehen die Integration der ausländischen Mitbürger vorantreiben? Hä? Oder die Geschlechtergleichstellung? Ja, wo wir wieder bei einem Programm von oben nach unten verordnet werden. Ja, ARD und ZDF prüfen rechtliche Schritte gegen AfD. Können wir die Partei verbieten? Weil wir sind der rechtlich-öffentliche Rundfunk und uns passt es nicht, dass es diese Menschen gibt. Man hat zwar in den Medien irgendwie so ein bisschen einen linkslastigen Bias und rechtskonservative Ansichten kann man in Deutschland so gut wie gar nicht irgendwo in den Medien lesen. Theoretisch müsste ARD und ZDF das irgendwo in ihrem Programm abbilden, jetzt nicht wahnsinnig groß, aber so ein Stückchen, das würde dann der AfD gefallen. Aber da man sich ja da irgendwie nicht so einig ist, wie man das machen soll mit der Grundversorgung, will man jetzt die AfD verklagen. Wahlgründe? Ja, die Gründe sind Urheberrechtsverstöße. Also die ARD und ZDF, denen gefällt es nicht, dass die AfD ständig irgendwelche Clips produziert, teilweise wohl sogar als Wahlwerbung. Richtige Wahlwerbung halt, wo halt Ausschnitte aus irgendwelchen Talkshows oder so drin sind von der ARD halt. Oder von ZDF. Oh Gott. Und deswegen prüfen sie jetzt rechtliche Schritte. Ah. Ah, klasse. Ja, die Franziska nochmal wieder mit einem Thema, was dieses Mal nicht so richtig mit ihrem Bereich zu tun hat, sondern mit der Wiedervereinigung. Und hier fand ich einfach nur ganz interessant diesen Bereich hier. Nämlich, die Freiheit zählt nicht so viel. Und dann kommt Franziska. Für mich ist der Mauerfall doch der Glücksfall des letzten Jahrhunderts. Ich bin mir sicher, dass die meisten Deutschen das auch so sehen. Der Erfahrung von Verlust lässt Menschen aber offenbar viel feinfühliger auf Veränderungen von außen reagieren. Damit meine ich nicht in erster Linie die Ankunft von Geflüchteten. Es geht um mehr, um den demografischen Wandel, die Abwanderung der jungen Generation, den Wechsel von der D-Mark zum Euro, den globalen Wettbewerb oder die Veränderung durch die Digitalisierung. Mit anderen Worten, die Freiheit zählt nicht so viel. Weil ich meine, ja, Wiedervereinigung, ja, das ist alles hier, da gibt es schon, jetzt haben wir irgendwie Geflüchtete und die D-Mark und ja. Also. Ich bin gerade irgendwie wie so eine Kuh, wenn es donnert. So. Das ist das, was hier zur Freiheit und zur Wiedervereinigung einfällt. Ja. Veränderung durch Digitalisierung und D-Mark zu Euro. Das ist alles, mit dem die Frau ankommt. Oh Gott. Ja, und das sind halt die Bedrohungen, dann, die Leute dann sehen und so. Und das ist der Grund, warum sie mit der Wiedervereinigung irgendwie Probleme haben und so. Aber ja, SPD-Politiker äußern sich zur Freiheit, habt ihr gehört hier. Ja. Revolution in Chemnitz. Wie sagte schon der berühmte Philosoph, ich bin nicht einverstanden mit dem, was du sagst, aber die Digitalisierung. Ja, aber die Digitalisierung muss aufgehalten werden, sagte Dugin. Revolution Chemnitz, plant der rechtsradikalen Umsturz. Ich finde es interessant, sozusagen, dass man da einen Plot aufgedeckt hat. Und das handelt es sich hier scheinbar um Leute, die Anschläge geplant hatten auf andersdenkende Ausländer und Politiker. Und generell haben wir ja in Deutschland, also nicht nur in Deutschland, sondern in Europa, haben wir 3,33 Terrorakte, Terrorverhaftungen pro Tag, wovon allerdings die überwiegende Anteile auf Frankreich und auf Großbritannien verfallen. Deutschland ist es weitaus weniger. Hauptsächlich sind die Terrorakte assoziiert mit Separatismus. Zweitgrößte Fraktion in Terror auf unserem Kontinent bringen, sind Dschihadisten und Linksradikale sind 12% und Right-Wing 3%, allerdings ist es europaweit und hier haben wir jetzt innerhalb von Deutschland einen Fall, bei dem es darum geht, dass ein paar Leute verhaftet worden sind. Scheinbar haben die auch schon längere Vorgeschichten. Der eine war irgendwie in einer Neonazi-Zelle aktiv und hatte auch schon gewaltsame Auseinandersetzungen und hat sich alles nicht so unschuldig angehört. Also der Artikel, da kannst du schon aufhören sozusagen. Das Ding ist aber, was ich mich manchmal generell wundere, wenn ihr jetzt die der den europäischen Vergleich habt, wie viel passiert. Ich werde, wenn ich solche Artikel lese, und das sei jetzt, ob es um Rechte, um Linke oder um Dschihadisten geht, werde ich immer mein Gefühl nicht los, dass es sich ein Stück weit um opportunes Meinungsgelenke sich dreht, mehr darum, wie als ob man über irgendwas Bericht erstattet. Weil wenn du das aus dem europäischen Kontext siehst, wie viel es eigentlich zu dem Thema Terror und radikaler Umsturz von allen möglichen Seiten zu erzählen geben würde, kommt das immer so stark gekünstelt drüber. So. Aber ja, das mag vielleicht auch nur meine Wahrnehmung sein. So. Ich würde sagen, das ist ein aufgebauschtes Problem etwas, ja? Nicht unbedingt aufgebauscht, aber es ist immer so eine strategische Kommunikation, vermute ich immer da so ein bisschen. So, so je nachdem, wie das gerade passt, irgendwie so wird mal ein bisschen drüber Bericht erstattet. Weil, wie gesagt, theoretisch kannst du einen Mitarbeiter abstellen, der jeden Tag solche Artikel schreibt. Also drei, vier Artikel, jeden Tag. So, wenn du es auf den europäischen Kontext beziehst. Und da... Ja, und selbst innerhalb von Deutschland sind es, was war es, 2017 waren es 58 Verhaftungen und zwei Attacken, dann hast du 60. Ist jetzt weniger wie jetzt in Frankreich mit 54 Attacken und 411 Verhaftungen. Aber selbst wenn du es nur innerhalb auf Deutschland beziehst, 60, da kannst du viel dazu schreiben. So. Und ich habe manchmal nicht das Gefühl, dass man da so richtig objektiv dran ist. Also meine Zahlen, die kommen von Europol, vom TESAT, das ist deren Terrorreport. Also wenn jetzt die Zahlen auch noch Murks sein sollen, dann weiß ich auch nicht mehr. Also ja. Und hier hätten wir die nächste Meldung in die Richtung. Neue IS-Terrordrohung gegen U-Bahn-Netz. Es geht um U-Bahn. In, wo war es? Düsseldorf, glaube ich. Ja, Düsseldorf. Und da ging es halt darum, dass da jemand einen Photoshop gemacht hat, wo ein Zug explodiert und dann steht halt ein Dschihadi daneben. Und wie gesagt, solche Meldungen, also wenn du jetzt auch schon Drohungen dann sozusagen richtig darüber Bericht erstatten willst, also du hast wesentlich mehr Drohungen wie die 1219 Terrorverhaftungen, Ereignisse, Attacken pro Jahr, also 1219 im Jahr 2000. Besten berichtet man noch, wo sich Leute bedroht gefühlt haben. Ja, und dann kannst du, ja, da kannst du aber dann auch ein Farbenspiel nehmen oder so. Also, so eine Lavalampe, wo dann die verschiedenen Farben für, ich weiß nicht, Terror von links und rechts nicht Bedeutung ist. Und dann, weißt du, ja. Berlin Gefängnisse inhaftierte aus mehr als 90 Ländern in Untersuchungshaft. 75% der Verdächtigen haben keinen deutschen Pass. Ich habe dann auch mal rumgegoogelt. Berlin hat einen Ausländeranteil von 25%. Das war in Frankfurt, waren es, glaube ich, 41 oder 42. Stuttgart waren es 38. Man hat aber auch darauf hingewiesen, dass innerhalb von Berlin viele Menschen einen deutschen Pass haben, die ihre Wurzeln halt woanders haben, woanders herkommen. Und dass die Statistik da nicht so ganz aussagekräftig ist, aber ich fand es interessant, so was 25% Ausländeranteil in Berlin und du hast 75% der Verdächtigen haben keinen deutschen Pass. Und da würde ich doch mal der Berliner Polizei Rassismus unterstellen. Die tun nur Ausländer verhaften. Dabei begehen doch Deutsche und Ausländer und Menschen mit Migrationshintergrund alle in genau derselben Quote jedes Mal die Verbrechen. Und deswegen, Berlin ist Hauptstadt des Rassismus. Also, oder? Könnt ihr mir alle folgen? Ja, wahrscheinlich ja. Ja, der Palmer hat sich mal wieder, der hat zu Wort gemeldet mit dem Thema. Ich weiß nicht genau, wieso ich das aufgeschrieben hatte. Ja, also der sagt hier, dass wir quasi zu langsam abschieben, weil wenn wir in dem Tempo weitermachen, dann sind wir die Leute, die quasi keine Aussicht auf Aufenthaltsgenehmigung in Deutschland haben, erst in 8 Jahren los und in so einer langen Zeit, da ist es dann quasi dann auch unmöglich, die Leute noch loszuwerden, weil... Ja, genau, er hatte vorhin noch Zahlen genannt, irgendwie von wie viele abgeschoben wurden, das waren ja wirklich erschreckend wenig, irgendwie 20.000 oder so. Ja. wenn sie auf jeden Fall, ja, also wenn das so weitergeht, dann werden die Leute wahrscheinlich nicht mehr los, weil sie dann halt nach so langer Zeit dann einen Anspruch haben, auch zu bleiben, auch wenn sie ihn ursprünglich nicht hatten. Ja. Dazu habe ich eine interessante kleine Geschichte aus dem Dörfle, in dem ich wohne. Und zwar hatten wir in den Flüchtlingsunterkünften im Dorf, also wir haben weitere Kapazitäten gebraucht, dass es 2015 halt losging und die verschiedenen Städte prozentuale Zuteilungen erhalten haben. Und man hat damals festgestellt, dass eben zum Teil Leute, die in den 90er Jahren hergekommen sind, als es auf dem Balkan gekracht hat, jetzt nicht unbedingt hätten hier bleiben dürfen, halt immer noch da waren. Also, das ist so mein subjektives Empfinden von dem, was der Herr Palmer hier gesagt hat, um das sozusagen einzuordnen. Also, wir hatten zu wenig Kapazitäten für Syrer, weil die Leute aus dem Balkan noch da waren. Und wenn dann hierzu halt zu wenig abgeschoben wird, ja, kann ich mir vorstellen, wie das aussieht. Also in 10 Jahren. Also. Die EZB druckt 500 Millionen Euro pro Tag. Ich finde es ja Das wollen die immer. seit gestern, oder? Machen die Ja, schon länger so, ne? machen sie schon länger so. Man hat sich ja entschlossen, dadurch, dass ja viele Staaten, Haushalte, Firmen sich stark verschuldet haben, einfach das wegzuinflationieren. Pumpt einen Haufen Geld in die Wirtschaft rein und hat dann ja, verschiedene Blasen, die sich in verschiedenen Wirtschaftszweigen entwickeln. Plus man hat Firmen, die absolut nicht wirtschaftlich arbeiten, die eigentlich pleite gehen müssten. Die können sich mit billigem Geld von Banken versorgen, dann können sich gesunde Firmen nicht um ja, mehr Anteile in der Wirtschaft bemühen, sondern müssen mit Firmen konkurrieren, die absolut nicht wirtschaftlich sind, die durch Pump am Leben erhalten werden. Und im Grunde haben wir halt eine, ja, eine Steuerung der Politik, so ein bisschen vom hinten heraus, halt über die Zentralbank, man bläht ja, die Währung auf, man enteignet still und heimlich die Menschen mit ein bisschen Inflation. Und man hat im Grunde die, ja, die Mechanismen, die der Finanzkrise zugrunde lagen, die hat man nicht wirklich angepackt. Und man muss darauf auch immer hinweisen, dass die Finanzkrise 2008 mit Initiativen aus der Politik entstanden ist innerhalb der USA. Man wollte den armen Menschen, die vom bösen Kapitalismus keine Kredite erhalten haben, endlich das Los auf ein schönes Leben geben. Man hat sich bemüht, Finanzstandards zu senken für Menschen, die sich Eigentum kaufen wollen, was dann mit Garantien für zwei Banken, die halt staatlich geförderte Kredite rausgeben innerhalb der USA dazu geführt hat, dass in bestimmten Segmenten der Wirtschaft, des Häuserbaus sehr viele Kredite ausgegeben worden sind an Menschen, die diese nicht hätten erhalten dürfen. Und man hat dann später diese Finanzprodukte zusammengebündelt und an andere Leute verkauft und hat dann sozusagen faule Kredite in der Welt verteilt. So ist es damals entstanden. Und als Lösung hat man dann von den Herren der Zentralbank einfach ein bisschen mehr Geldpump ja, zugelassen. Und wir haben nichts wirklich gelöst. Wir sind eigentlich in einer ähnlichen Ausgangslage wie damals. Damals war das der Versuch, den bösen Kapitalismus ja, einzubremsen und einzuschränken. Und das machen wir jetzt immer noch. Wir haben Steuerung von der Zentralbank, die sagt, wir müssen bankrotte Firmen am Leben erhalten und es ist ganz interessant, wie das noch so wird. Also, und der Artikel geht so ein bisschen in die Richtung, aber ich habe jetzt natürlich ein bisschen was dazu verzählt. Und 68 Milliarden hat uns der Spaß allein in Deutschland gekostet. Die Amis haben damals Also. in India Kredite vergeben, haben sie gesagt. In India, no income, no job, no asset. Also für Leute, die gar nichts haben und trotzdem einen Kredit gekriegt. Ja, und ich wünsche es ja jedem. Mir geht es nicht darum, dass ich es den Leuten nicht gönne, aber wenn du halt bei McDonald's arbeitest und dir ein Haus für 1,5 Millionen kaufen möchtest, ist halt blöd. So. Also, musst du halt Ja, vielleicht nur wenn du lieber. in eine Bank arbeitest und du weißt, du brauchst Kredite oder musst Kredite verkaufen sozusagen, ja, dann musst du das auch machen. Ne? Ja, also, und vor allem, wenn du von der Politik, ja, Gesetze angedroht bekommst, dass du Strafen zahlen musst, wenn du nicht genügend Kredite an Menschen vergibst, die sich es eigentlich nicht leisten können, wenn Das man ist den richtig. bösen Kapitalismus eingrenzen muss. Also damals unter Clinton sind die ganzen Initiativen vorangetreten worden und Bush hat nochmal nachgetreten. Man hat damals mit billigem chinesischem Geld und dem Quantitative Easing, ja, billigen Geld auch von der Zentralbank, viel Geld halt kaputt gemacht und viel, ja, Blasen hervorgerufen. Wir haben es ja jetzt auch, wir haben ja das Kinderbaugeld, wo man jedem Elternpaar, was ein Kind hat, ein paar tausend Euro gibt, damit sie sich Eigentum kaufen können. Ja, aber was ist, wenn es eine Familie gibt, die sagt, wir haben kein Interesse daran, eine Wohnung zu kaufen. Wir würden gerne einen kleinen Betrieb aufmachen und brauchen dafür Startkapital. Oder wir wollen ein paar Solaranlagen auf unser Dach drauf machen. Oder wir wollen einen Traumurlaub machen. Warum haben wir jetzt von der Politik wieder eine Blasenbildung, einen Eingriff in die freie Entscheidung von Menschen, die am ehesten wissen, wo das Geld hin soll? Nee, wir haben jetzt dann Geld, was man aktiv in die Bauwirtschaft drücken möchte. So, nachdem man vorher mit Gesetzen Spekulation unterbindet, kein Kapital hinläuft, kommt jetzt der Staat und drückt nach, weil zu wenig Kapital da ist. Hätte man gar nichts gemacht, dann wäre es besser für alle gewesen. Aber gut, wir verzehren freie Entscheidung von Menschen durch staatlichen Druck, weil Gründe. Trump's international rating remains low, especially among key allies. Ja, Trump ist unbeliebt, sagt Pew Research. Die Grafik fand ich hübsch. Ui, aber ist leider nur 11. Findest du sie auch hübsch, Mammon? Sehr. Ui. Ja, ich fand sie hübsch. Ich sag's lieber nicht. Erklär. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ja, ach, ein Oktopus. Ja, genau. Gesicht mit Nase, glaube ich. Der ewige Amerikaner. Nein. Das war es auch schon. Ich fand ja. Ja, der Präsident von Interpol ist weg. Und ja, schon seit ein paar Tagen wohl. Kein Lebenszeichen mehr von ihm gehört. Der ist Chinese und war in China wohl dann nochmal zu Besuch. Und seitdem ist er weg. Also, wir hatten ja in letzter Zeit ein paar Mal über Interpol gesprochen. Ich dachte mir, vielleicht ist das von Interesse, dass das da auch gerade eine Geschichte gibt oder so. So eine Krimi-Geschichte, eine ordentliche Tatort-Geschichte. Scheinbar mit dem Chef da. Ja, hier geht es um verschiedene Studien, die mit der Idee gemacht worden sind, zu zeigen, dass ein ökologischer Wachstum möglich ist. Und das waren sehr respektable Studien, große Studien. Und ökologischer Wachstum ist nicht möglich. Und weiter unten im Artikel bemüht man sich um das, was ich so gerne Ökomarxismus nennt. Man sagt, dass man weg soll von der Idee des ökonomischen Wachstums und dass man das bisher Erwirtschaftete umverteilen soll und dass man so ein neues Gesellschaftsmodell auflegen sollte, weil halt Wachstum mit Grün nicht möglich ist, soll man umverteilen. Und stellt euch einfach nur die Regierung vor, die global Dinge umverteilt und Wachstum verbietet, wie denn sowas aussehen würde. Ich stelle es mir ein bisschen so wie in der Sowjetunion vor. Venezuela fällt mir dazu ein. Ja, also. Und hier haben wir die Verteilung des Einkommens unter den Menschen auf der Erde. Und wir haben ja immer im Kopf dieses alte Spektrum, erste Welt, zweite Welt, dritte Welt. Erste Welt war einmal sozusagen der Westen, der im Kampf mit der zweiten Welt, Sowjetunion, lag. Und die dritte Welt war sozusagen die unentschlossenen, gleichzeitig auch oftmals ökonomisch unterentwickelten Staaten. Allerdings sollte man, wenn man sich global über Einkommen den Kopf zerbricht, dieses Modell fallen lassen, weil es nicht ganz so gut die Realität abbildet und besser ist sozusagen rich, middle class, vulnerable and poor. Und dazu gibt es hier einen ganz interessanten Artikel. Und wie ihr seht, gibt es immer mehr Mittelklasse, was Schönes, und weniger poor. Und mit poor meint die hier also wirklich arm. Nicht das, was wir in Deutschland als arm haben, weil wenn du in Deutschland arm bist, bist du immer noch top 20% der Erde, so. Als armutsgefährdet bist du Top 8% vom weltweiten Einkommen. Also ist immer ein bisschen relativ. Aber wenn du es global sehen möchtest, wer arm und reich ist, da, das siehst du das. Wenn du das in vier Kategorien unterteilst, was auch in der Factfulness in dem Buch war, das wir auch mal vor einer Weile vorgestellt haben. Und kommen wir nun zur Arbeitsteilung. Hier hat ein Mensch sich gesagt, er will ein komplettes Sandwich selber machen, also den Salat selber machen, die Essiggurken selber machen, der Honigsenfsoße selber machen, das Hähnchen selber machen. Und er hat dafür nur 6 Monate gebraucht und hat $1,500 ausgegeben, um das alles umzusetzen. Und er hat damit ein Sandwich gemacht. So, und da merkt man, wie viel sozusagen diese Arbeitsteilung unser eigenes Leben vereinfacht, weil er ist mit dem Flugzeug ans Meer gefahren, hat Wasser eingesammelt, hat das ausgekocht und hatte dann Salz und hat halt sich um die verschiedenen Zutaten bemüht, hat auch einen Huhn geschlachtet und so. Und ja, ihm hat dieses Sandwich $1,500 gekostet. Ein Sandwich zu machen, wenn du tatsächlich keine Arbeitsteilung haben möchtest, sondern wirklich selber eigene Arbeit, eigenes Essen. $1,500 für ein Sandwich. Also, weil sie es doch letztens auch von Alienation hatten und dass du dich immer entfremdeter von dem Produkt fühlst, was du herstellst. Und da hast du jemanden, der komplett nicht entfremdet ist, der allerdings kaum dazu in der Lage ist, sich auch nur um das Essen zu kümmern, was er braucht zum Überleben. Boom. Hier in diesem Artikel gibt es eine interessante Grafik. Wenn du etwas runterscrollst, Caps Lock, dann sehen wir diese Grafik. Ich muss noch mal ein bisschen weiter. Das ist auf der Seite noch ein bisschen. Und noch ein bisschen. Ich glaube, warte, Seite 7 ist es. 7 war es. Es geht sozusagen darum, wenn jemand Cannabis raucht, man hat sich darum bemüht, den genetischen Code von den Menschen, die an dem, genau das ist die Grafik, man hat sich bemüht, den genetischen Code aufzuschlüsseln von Menschen, die Cannabis rauchen und man geht bisher in der Wissenschaft davon aus, dass Schizophrenie wesentlich einfacher ausgelöst wird, wenn man Cannabis raucht. Gibt mittlerweile auch Studien, die darauf hindeuten, dass es so ein bisschen Henne-Ei-Problem ist, dass sozusagen die genetische Prädisposition für Schizophrenie dich auch dazu verleitet, mehr Cannabis zu rauchen. Und da ist man sich aber nicht so ganz schlüssig. Bisher ist es noch eher so, dass psychische Krankheiten durchaus eben von Drogenkonsum verstärkt, verschlimmert und auch ausgelöst werden. Und man hat hier verschiedene genetische Marker und sozusagen Traits, die man halt miteinander assoziiert hat. Zum Beispiel, wie viel man raucht, Zigaretten pro Tag, Cannabis-Abhängigkeit, also das ist so sehr viel und regelmäßig raus. Und ja, psychologische Abhängigkeit ist da, körperliche nicht. Sowas wie ADHD oder Schizophrenie, Bipolar, Autismus. Und ich fand es einfach interessant, zum Beispiel Agreeableness, Extraversion, Conscientiousness ist ganz unten. Und ich finde es sozusagen interessant, wie sozusagen Rauch und was du so rauslesen kannst. Ich fand es einfach interessant. Also, Einsamkeit ist jetzt mit wenig Korrelation, aber Menschen, die viel rauchen, sind jetzt nicht unbedingt so tüchtig. Wer hätte es gedacht? Jeder kennt doch einen Stoner, der nichts gebacken bekommt. BMI negative Korrelation, Autismus mehr, Bipolar mehr, ADHS nicht so arg. Also Alkoholabhängigkeit, Depression. Ja, ich finde es interessant. Schaut es euch mal an. Also, wo wir wieder beim Blank Slate wären. Weißt du, du hast dann sozusagen genetische Marker, die aufgrund dessen dir das Rauchen viel einfacher fällt und dann fühlst du dich dein Leben lang schlecht deswegen. Und ich will natürlich keinen Drogenkonsum irgendwie verherrlichen oder so, aber halt, ja, da gibt es einen Grund, warum Menschen, die 10 Jahre bei was bleiben, dann dran bleiben. Also mehr nur wie die Abhängigkeit davon. Also, und hier hat man noch eine andere Studie gehabt und da ging es darum, ob jetzt Cannabis oder Alkohol gefährlicher für das Teenager-Gehirn ist, und man hat festgestellt, dass Cannabis auch bleibende Schäden auslösen kann, die zwar mit viel Zeit heilbar waren, wenn ich es richtig gelesen hatte, aber halt nicht innerhalb von ein paar Jahren weggehen. Auch wenn du jetzt sozusagen fängst mit 15 an zu rauchen, rauchst ein Jahr, kriegst jetzt keine Psychose, sondern bist halt einfach nur ein bisschen vergammelt, sagst, okay, ich bin jetzt schlecht in der Schule, hörst auf, und dein Gehirn taugt halt noch eine ganze Weile nicht so arg zu dem, was du halt in der Schule machen musst. Also, ich würde mir vorstellen, dass das einen Unterschied macht, ob man jetzt so ein alles hergebrauchtes Kraut raucht oder so ein super Skunk-Gen gezüchtet, die mit 20% THC kommen oder so. Weiß ich ja, nicht, früher war es. Darüber gab es keine Erkenntnis oder so, oder was? Dazu hatte ich leider nichts gelesen in der Studie. Aber das ist ein sehr guter Punkt, weil er früher hat es ja 5% oder so gehabt und mittlerweile ist er dann ja halt wirklich über 20% Anteil. Ja. Und das macht halt schon einen starken Unterschied aus. Und immer dran denken, Cannabis fördert assoziatives Denken. Das heißt, okay. Mathematik fällt immer schwerer. Also. Universal Sex Differences Involving Cognition and Mental Illness und ja, der Blank Slate und es gibt keine Geschlechterunterschiede, Artikel Nummer 438, also irgendwann müssen wir die wirklich sammeln und mal einen 8-Stunden-Stream machen, wo wir die nur rausdonnern, und man hat halt hier verschiedene Späße, die halt damit assoziiert sind. Und der Steve Stewart Williams, dem bitte nicht folgen auf Twitter, weil von dem hole ich mir oft Artikel, und wenn ihr dem dann folgt, dann sind die Weltraumaffen für euch langweilig. Zumindest die Artikel, die ich einreiche. Auf jeden Fall hat man halt hier verschiedene Unterschiede. Also. Und Sex Differences in Victimization, Consequences for Cyber and Aggression, Evolutionary Perspective. Es geht halt darum, dass Beleidigungen online halt auch unterschiedlich ausfallen für verschiedene Geschlechter. Frauen kriegen halt öfters eine Vergewaltigungsdrohung oder die Ansprache, wie hässlich und fett sie es doch sind. Und bei Männern versucht man oft, ihre Kompetenz oder ihren Status zu untergraben, wie kinderlose Jungfrau, du bist dumm, du kannst nichts, etc. etc. Es ist halt so, dass du halt die Geschlechterunterschiede überall hast. Also. Und es ist auch nicht alles irgendwie genetisch, aber es ist halt auch definitiv nicht alles soziolinguistisch konstruiert. Ja. Da habt ihr was. Interessante Quelle, wo hast du die denn ausgegraben? Das ist geheim. Na gut. Mann, was? Ja. Ja, bei diesem Artikel, das ist auch noch ein Artikel von Price gewesen, da geht es um einen Weltraumfahrstuhl. Es wurde ja schon ein paar Mal irgendwie von diversen Leuten überlegt, ob man nicht irgendwie sowas bauen kann, quasi von der Erde hoch in so einen stationären, in so ein Objekt, was halt einen stationären Orbit hat, dass man dann quasi einfach mit so einem Fahrstuhl halt da hochfahren kann, ohne dass man jetzt irgendwelche Raketen braucht oder so. Ja, und angeblich will das dann hier wohl Japan jetzt irgendwie mal wieder machen oder so. Ja, und passend zu dem Thema habe ich hier nochmal was, was wir uns zwar vor etlichen Jahren schon mal angeguckt hatten, ich glaube, als wir noch Gamergate Livestream waren, das ist hier der Werbespot der Piratenpartei zur letzten Europawahl, den würde ich jetzt einfach nochmal... Europa muss mehr so werden wie das Internet. Gemeinschaftlich, vernetzt, grenzenlos. Ich will, dass du Filme und Serien anschauen kannst, egal in welchem Land du wohnst. Die EU soll uns nicht überwachen, sie soll unsere Daten schützen. Es kann nicht sein, dass Facebook seine Server nach Irland stellt, nur weil dort der Datenschutz am schwächsten ist. Mit einem gemeinsamen europäischen Datenschutz sind wir stärker. Europa hat sich der Überwindung von Grenzen verschrieben. Das muss auch nach außen gelten. Wir dürfen es nicht weiter zulassen, dass Menschen im Mittelmeer ertrinken. Wir wollen keine Mauern, keine... Ja, also das Ding zum Beispiel war halt absolut nicht neu im Jahr 2015, also... Ja. Das ist auch das, was ich gerne den ganzen Journalisten vorhalte, dass es alles nur Speichellecker der etablierten Politik sind und dass sie nur das rechtfertigen, was die Politik macht und man sich vorher einen alten Scheiß um Flüchtlinge im Mittelmeer gekümmert hat. Weil das Problem gibt's ewig, man hat lange weggeguckt, man hat sich lange nicht dafür interessiert, aber dann, wenn die Politik was macht, dann leckt man gerne den Speichel auf. Und sagt, oh, jetzt sind wir aber menschlich. Ja, gut, aber so ein menschliches Zeichen. Frau Reda ist ja jetzt wohl kaum die etablierte Politik, würde ich jetzt mal nicht sagen. Ja, ich meine es allgemein auf Journalisten, okay. weil die sich seit 15 so wohltuend inszenieren und es vorher nicht gemacht haben. Vorher kein Interesse an dem Thema dran war. Ja, das war jetzt 2014. Deswegen. Keine Waffen und keine Überwachung an unseren Außengrenzen. Europa braucht ein echtes Parlament. Das Europaparlament vertritt die Interessen der Menschen gegen die der nationalen Regierung. In Zukunft soll... Interessante Formulierung, oder? Das Europaparlament vertritt die Interessen der Menschen gegen die nationalen Regierungen. Finde ich gut. Es auch bei der Außenpolitik mitbestimmen können und es braucht das Recht, selbst Gesetze zu schreiben. Der Euro muss bleiben. Eine gemeinsame Gesellschaft braucht eine gemeinsame Währung und eine gemeinsame Wirtschaftspolitik. Nationalismus hat uns noch nie weitergeholfen. Und was ist überhaupt eine D-Mark? Ich will ein europäisches bedingungsloses Grundeinkommen und ein Ende der Kürzungspolitik. Wir brauchen den Mut, nicht immer nur auf die nächste Krise zu reagieren. Wir brauchen gemeinsame Ziele und gemeinsame Visionen. Ich will, dass Europa in 20 Jahren den ersten Weltraumaufzug baut. Denn auch die Grenzen nach oben können wir überwinden. Ja, das war der Hauptgrund, warum ich das nochmal mit reingetan habe. Und der Witz bei der Sache damals war auch, ich war ja damals noch in der Piratenpartei, als diese ganze Europawahl da losging und die Kandidaten dafür aufgestellt wurden und so. Und also dieser Antrag, den damals die Progressiven in der Piratenpartei halt eingebracht haben für den Weltraumfahrstuhl, ist nicht durchgekommen. In anderen Worten, die hat das hier in ihren Werbespot reingepackt, obwohl das überhaupt gar nicht Konsens in der Partei war. Und das hat auch sehr viel Kritik natürlich eingebracht. Und ich glaube, das waren auch so die Tage, wo die Dame mich damals geblockt hat. Ich bin ja nämlich heute noch geblockt von der guten Julia. Ja. Wisst ihr Bescheid? Weltraumfahrstuhl. Go for it. Ja, aber guck mal, was schlägt die eigentlich vor? Sie will Geld an alle verteilen, Raumfahrtprojekte und offene Grenzen. Ja. Das wird aber nicht funktionieren. So gar nicht. Speziell auch, weil man sich genau diese Punkte raussucht. So. Aber ja, jetzt lass mal alle herkommen und da wird bestimmt kein Bürgerkrieg oder Unruhen nach einer Zeit herrschen, wenn Grenzen wieder kontrolliert. Das ist doch dumm, was du da gerade erzählst. Wenn die alle herkommen und der Bürgerkrieg ist, dann gehe ich einfach in den Weltraumfahrstuhl und fahr weg. Ah, so. Beim Grundeinkommen. Genau. Das ist mit, ist klar. Da oben dann auf der Station lebe ich dann von meinem Grundeinkommen. Ist doch alles perfekt durchdacht. Also. Ich würde jetzt bei der Forderung nach einem Grundeinkommen das einfach freuen, wenn du so ein Videospiel hättest, wo du den Arbeitsalltag von einem Unternehmer simulierst. Und wenn du diese Forderung machen möchtest, musst du einfach mal so einen Monat Spielzeit in diesem Simulator verbracht haben, um zu zeigen, dass du verstehst, wie schwierig das ist, Menschen auf der einen Seite zur Arbeit zu motivieren, die Arbeit dann so zu koordinieren, dass es in Ordnung ist, plus gleichzeitig Kunden zu finden, die das wollen und am Ende noch irgendwie mit etwas Profit davon zu kommen. Und wenn das sozusagen verstanden ist, sozusagen, wie schwer das ist, Profit zu schaffen und einen Pluswert für die Menschen zu schaffen. Wenn man das eher verstehen würde, dann würde ich nicht ganz so hart cringen, wenn ich dieses bedingungslose Grundeinkommen als Forderung hören würde. Aber in der Regel kommt es von Menschen, die nichts von Unternehmertum wissen und nichts von einer freien Organisation der Märkte, wie die Menschen. Es gibt ja auch schon ein paar Unternehmer, die das fordern und meistens wird das ja insofern gemacht, weil man sagt, dass die ganze künstliche Intelligenz und dieses ganze Zeug in Zukunft halt so viele Arbeitsplätze kosten wird, dass man dann quasi nicht mehr drum rumkommt. Das Lustige ist aber, genau dieses Argument ist auch ein sehr altes Argument. Also das hat man vor 10, vor 30, vor 50 und vor 100 Jahren auch schon genau so gesagt. Ja, aber vor 10, also, vor 30 oder vor 100 Jahren, da stand es noch nicht in Aussicht, dass die Autos bald alleine fahren, lieber Ebel. Ich finde auch, dass sich da alles in der Richtung schon entwickelt hat. Also, aber man hat... Das gab es nicht, als die Leute nur Bauern fahren. Gab es das gar nicht. Ja, man hat da... Ja, aber man hat dieses Argument, dass sozusagen es kaum noch Arbeit geben würde, das gibt es sehr lange schon. Also. Das nicht unbedingt, ja, das ist schon so, dass je anspruchsvoller das wird, desto weniger Leute können das dann machen. Das Argument gibt es schon lange, aber die Voraussetzungen ändern sich ja. Es sind ja nicht immer die gleichen Voraussetzungen gewesen. Und ich das meine, ist jetzt bald soweit. Ja, was Mein Punkt ist nur, dieses Argument gibt es sehr lange und bisher war es immer so, dass das, was mit mehr Effizienz einhergegangen ist, wieder neue Branchen geschaffen hat und die Menschen nicht alle arbeitslos gibt. Welche Branchen willst du denn jetzt schaffen? Du hast jetzt schon Dienstleistungen und was machen wir dann alle? Wir sind dann alle nur noch, ja wahrscheinlich im perfekten feministischen Zeitalter sind wir dann alle bald nur noch irgendwie... Prostituierte und... Also ich denke mir, dass also die neue Branche, wie zum Beispiel we must spread a free market to other planets to ensure a future for ape children. Weißt du? Dass das als neue Branche geschaffen wird. Ich will ja damit nur sagen, dass das so, wie du gerade meintest, dass das ja keiner irgendwie fordern würde, der mal Unternehmer gewesen ist oder so, auf jeden Fall nicht stimmt und ja, dass wir es ja sehen werden, ob wir die Probleme haben. Ja, ich meine, es gibt natürlich auch Unternehmer, die das fordern, aber mein Punkt ist nur, dass der überwiegende Anteil der Unternehmer das nicht fordern wird, weil die ein Problem haben, die Leute überhaupt zum Arbeiten zu bringen. Aber wer weiß, was dann passiert, wenn die ganzen Unternehmer nur noch KI-Besitzer sind und... Ja, dann haben sie auch das gut, Problem, großen, Leute zum Arbeiten zu bringen. Weil also in großen Firmen ist es ja bereits zu einem großen Teil so, dass du halt nicht unbedingt eine KI hast, die eigenständig denkt, aber stark automatisierte Algorithmen, die sozusagen angeben, wie du weiterhin agieren solltest als Firma. In großen Firmen ist es ja größtenteils schon automatisch und auf Aktienmärkten ist es ja auch automatisch. Ein Großteil von den Nachrichten, die in einem bestimmten Narrativ gepusht werden, beruhen ja auch auf Klickzahlen etc., Profitabwurf. Man hat sozusagen ein eigenständiges Muster sich abgebildet, was auf mechanischen, halb KI-ähnlichen Algorithmen beruhen. Also weißt du, was ich meine? So, ja, sozusagen, aber ich meine, guck dir an, wie viele Leute alleine Auto fahren, damit ihr Geld verdienen. Und das kannst du in Zukunft vergessen. Ja, aber wir werden in der Zukunft viele Menschen brauchen, die Flüchtlingscounseling machen und die Führer zum Kindergarten bringen. Ja, alles noch Integrationslotsen. Ja, ich meine, kann ja sein, dass es eine neue Branche gibt oder so. Oder natürlich auch eine neue Technik, in zusätzliche weitere Technikentwicklungen und so weiter. Das passiert ja auch alles. Aber ob das wirklich reicht, alle so zu beschäftigen, beziehungsweise vor allen Dingen auch Leute zu beschäftigen, die jetzt nicht so hyper ausgebildet sind und nicht so tolle Sachen können oder so. Also gerade die körperliche Arbeit fällt doch immer mehr weg. Und ich frage mich auch, also wenn das von Marx kommt, ob das nicht richtig ist, dass dann ein Maschinenbesitzer diese Maschinen nicht so besteuern muss, wie ein Arbeiter besteuern muss. Halt, ne? Ich würde halt behaupten, dass dieses, dass wir Millionen von Arbeitslosen bald haben werden wegen der Automatisierung, dass es eventuell als Zukunftsmusik in 1000 Jahren oder so bestimmt mal irgendwann mal kommen könnte oder noch weiter entfernt. Ich sag mal, wenn aber das ist in unserer Lebenszeit. Dann sind schon mal eine ganze Menge Leute arbeitslos. Also in den nächsten 100 Jahren wird das nicht der Fall sein, da bin ich mir sehr sicher. Das Autofahren und Kassieren zum Beispiel im Supermarkt sind so zwei Tätigkeiten, die von vielen Leuten gemacht werden. Ja. Was zum Beispiel fehlt, sind Leute in der Pflege oder so, ist ja richtig, ne? Ja, also. Zum Beispiel, also da ist ja noch Bedarf, es ist an verschiedenen Stellen noch Bedarf, das sehe ich auch. Ja, aber das ist ja auch schon qualifizierte Arbeit auch, ne? Das kann ja auch nicht, ist ja jetzt auch nicht jeder für gemacht für so einen Pflegejob. Also. Gut, aber es ist auf jeden Fall ein Job, den du nicht noch etwas von Technik ersetzt bekommst, ne? Also hättet ihr jemandem in den 90er Jahren gesagt, dass ein Sargon Videos selber cuttet und hochlädt und damit dann, was macht er, 8000 Dollar auf einem Patreon-Account verdient? Jeder hätte euch angeguckt. Das ist der eine. Und was mit den ganzen anderen? Ja, es gibt da nicht 8000 mit ihren Videos verdienen. Ja. Ja, aber ich meine nur, das ist ein ganzer Berufszweig, der neu ist. Das ist auch ein Angestelltenverhältnis, sogar eine Arbeit sozusagen von, ja, also die man auch als solche wirklich bezeichnen könnte oder die für viele Leute in Frage kommt, die überhaupt für viele Leute in Frage kommt. Ich will damit nicht sagen, ich will damit nicht sagen, dass zukünftig Herrscharen von Fabrikarbeitern YouTube-Videos machen wird, sondern ich meine nur, dass sozusagen wir Probleme haben, uns vorzustellen, was in der Zukunft an Arbeitsaufwand auf uns zukommt, und dass sozusagen die Idee, dass uns die Arbeit ausgeht, ich erstmal für unrealistisch halte. Auch wenn mir die Studien bekannt sind, dass wir in Deutschland 60% Arbeitslosenquote hätten, wenn wir einfach nur das rationalisieren würden, was möglich ist. Aber trotzdem, das passiert wesentlich langsamer, die Rationalisierungsprozesse, und in der Zwischenzeit hast du neue Felder, die sich auftun. Das ist eine Frage des Leidensdrucks, wie schnell das passiert. Ne? Wenn die Kohle ausgeht, dann wird das schneller gehen. Also zum Beispiel, im Sozialbereich sind schon einige Stufen, glaube ich, so an Lohnverschlechterungen passiert, zum Beispiel. Ja gut, ich wollte jetzt noch gar nicht so lange drüber reden, aber ja. Das waren die Weltraumaffen für heute. Sag Nein zu den Normalitären. Geht in den Wald und lasst euch nicht gendern. Das Eichhörnchen ist süß. Ja. In den Wald gehen ist aber gut. Wollte ich auch machen. Schreibt mal in die Kommentare, welches Buch ihr gerade lest oder was ihr als letztes gelesen habt. Das wäre interessant. Ja, das macht das mal. Ja. Bis nächsten Sonntag wieder bedingungslose Grundaffen hier. Genau. Schon. Haut rein, Jungs. Leute. Alle. Kulturmarxismus.